Herzlich willkommen im ISOE, im ISÖ, im Institut für sozialökologische Forschung zu unserem heutigen Abend im Rahmen der Frankfurter Bürgeruniversität. Er trägt die Überschrift "Wir müssen reden" und er fragt, ob sich die Wissenschaft derzeit in einer Vertrauenskrise befindet. Mein Name ist Stefan Hübner, ich bin Redakteur für Bildung und Wissenschaft bei HR Info, dem Informationsradio des Hessischen Rundfunks, und ich darf Sie jetzt durch die nächsten gut anderthalb Stunden so als Moderator, als Conferencier durch das Programm begleiten. Wir haben den Abend so geplant, dass Sie zunächst einen kurzen Impulsvortrag hören werden, der dort schon seine bildlichen Schatten vorauswirft. Dann machen wir hier vorne einen ganz kleinen, kurzen Umbau. Es folgt eine Gesprächsrunde mit einigen kurzen Tiefenbohrungen zu ausgewählten Themenaspekten. Am Ende werden wir die Runde natürlich öffnen, um gemeinsam auch mit Ihnen zu dem Thema ins Gespräch zu kommen. Wenn Ihnen während der Veranstaltung schon Fragen auf den Nägeln brennen und Sie sich denken, oh, zu dem Expertenstatement und so, da möchte ich gleich etwas sagen, geben Sie uns ein Zeichen und wir öffnen dann zu diesem Zeitpunkt natürlich gerne schon die Runde. Vielleicht, um das gerade mal zu üben, mit was für einem Bild, mit was für einer Einstellung sind Sie denn heute Abend gekommen? Sind Sie der Ansicht, die Wissenschaft befindet sich im Moment in einer Vertrauenskrise? Wenn Sie der Ansicht sind, vielleicht, dass Sie kurz vielleicht mal Ihre Hand heben. Ja, das ist doch schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Wer von Ihnen ist der Ansicht, wird der Braten zu heiß gegessen und die Wissenschaft ist nicht in einer Vertrauenskrise? Vielleicht mal Gegentest? Okay, ein bisschen, tut mir leid, Sie sind in der Minderheit heute Abend. Wem ist es eigentlich egal und wer will den Abend dazu nutzen, um in seiner Einstellungsfindung voranzukommen? So kann man das natürlich, aber ich weiß einfach nicht. Ja, wenn ich das gesagt hätte, hätte sich der Lacher nicht so gut gewesen. Man muss ja auch gelegentlich ein bisschen mal eine Pointe einstreuen. Aber vielleicht ist das auch unter dem Gesichtspunkt ganz interessant, wenn Sie noch in der Meinungsfindung sind. Vielleicht bringt Ihnen der Abend dann auch das eine oder andere Nützliche. Wir würden Sie bitten, am Ende der Veranstaltung, wenn Sie gehen, ganz anonym hinten diese Wand links neben dem Ausgang zu benutzen und da einfach mal mit diesem Farbcode, den wir da angegeben haben, so einen Punkt, einen Klebepunkt zu hinterlassen, dass wir mal sehen können, wie dann hinterher nach der Veranstaltung so das Meinungsbild in der Runde ist. Ist es so, wie jetzt zu Beginn, sind Sie in Ihren Haltungen bekräftigt worden? Haben Sie möglicherweise zu einer Haltung gefunden oder hat sich da vielleicht auch etwas verändert? Da würden wir uns sehr drüber freuen. Zunächst freue ich mich aber darauf, Ihnen den Hausherrn vorstellen zu dürfen. Dr. Thomas Jahn studierte Soziologie, Politik, Germanistik und Geschichte in Freiburg und Frankfurt, promovierte über die Krise als gesellschaftliche Erfahrungsform. Und heute ist Herr Jahn zum einen Sprecher des Tätigkeitsschwerpunktes Ökosystemleistungen und Klima im Biodiversität- und Klimaforschungszentrum Big F des Senckenberg-Instituts. Und vor allem ist er aber einer der Gründer des ISOE und Sprecher der Institutsleitung. Seine Forschung dreht sich um gesellschaftliche Naturverhältnisse, um transdisziplinäre Methoden und Konzepte sowie um die sozial-ökologische Wissenschaftsforschung. Und natürlich möchte auch er Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Dr. Jahn. Ja, vielen Dank für diese, man sagt ja in der Regel immer, für diese freundliche, aber das war vor allem eine belebende Einführung, die Lust auf mehr macht. Ich möchte Sie alle sehr herzlich willkommen heißen hier im Institut für sozialökologische Forschung für den heutigen Abend. Und ich begrüße natürlich insbesondere die Podiumsgäste, Frau Röder, Herr Weißkopf und Herr Stollertz. Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig hingekriegt. Sie werden noch im Laufe des Abends etwas näher vorgestellt, deshalb belasse ich es hierbei. Ich möchte vielleicht für diejenigen von Ihnen, die das Institut nicht kennen, ganz knapp wenige Worte dazu sagen. Wir verstehen uns, rechnen uns zu einem der führenden unabhängigen Forschungsinstitute der Nachhaltigkeitsforschung und wurden ziemlich genau vor 30 Jahren gegründet. Und das als Ergänzung, nämlich genau an dieser Adresse. Nicht genau an diesem Ort, sondern an einem Ort weiter nach hinten. Aber wir haben, der ganz klein war, aber wir haben uns seit den 30 Jahren eigentlich mit der Adresse nicht verändert. Alles andere hat sich verändert. Wir haben angefangen in einer kleinen Gruppe mit 6 Leuten vor 30 Jahren das Institut zu gründen und jetzt sind es ungefähr 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Disziplinen, mit unterschiedlichen Kompetenzen im Bereich der Forschung, aber auch der Lehre, des Transfers und natürlich auch der Organisation und der Verwaltung. Ganz knapp die Gründungsidee oder besser gesagt die beiden Gründungsimpulse damals vor 30 Jahren. Zum einen haben wir beobachtet und erlebt, dass die Wissenschaft, das Wissenschaftssystem in keiner Weise darauf vorbereitet war, sich mit den neuartigen Problemen, die damals unter dem Stichwort ökologische Krise gesellschaftlich auf die Tagesordnung gesetzt wurden, sich ernsthaft zu beschäftigen. Ja. Und zum Zweiten haben wir sozusagen auch festgestellt, dass der Versuch, disziplinübergreifend und vor allem Natur- und Sozialwissenschaften übergreifend an den Hochschulen zu arbeiten, ohne Chance ist. Das waren die beiden wesentlichen Impulse für die Gründung des Instituts. Die Themenschwerpunkte Wasser, Biodiversität, Urbanität, Klimawandel, Mobilität und auch wissenschaftspraktische und wissenschaftstheoretische Fragen. Das heißt, wir haben auch eine Forschung am Institut, die sich mit dem beschäftigt, was wir selbst tun. Und wenn Sie da genauer nachlesen wollen, da vorne ist nicht nur was zu trinken und zu knabbern, sondern das sind die Institutsberichte und da können Sie gerne einen mitnehmen, wenn Sie nachher nach Hause gehen. Was zeichnet unsere Forschung aus? Da ist die Gefahr, dass es lang wird und deshalb wird es eher sehr knapp. Wir interessieren uns für die Krise in den Beziehungen zwischen Natur und Gesellschaft, ganz allgemein gesprochen, etwas genauer zwischen, wir interessieren uns für die Beziehungen zwischen dem, was wir als gesellschaftlich und als natürlich unterscheiden in den je konkreten Sachverhalten, mit denen wir uns beschäftigen. Und wir machen das in einer Weise, dass wir als Ausgangspunkt eher gesellschaftliche Probleme nehmen und die in Verbindung mit wissenschaftlichen Problemen bringen. Und das bedeutet auch, dass wir in den konkreten Forschungsprojekten mit Expertinnen und Experten aus der Praxis zusammenarbeiten. Wir arbeiten also inter- und transdisziplinär. Das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft, das begleitet uns als Fragestellung seit der Gründung des Instituts. Und wir sind, das können Sie sich vorstellen, entsprechend verfolgen wir auch die Spannungen, die zwischen diesen grob abgetrennten Bereichen irgendwie da sind, die zunehmen. Und das ist einer der Gründe, warum wir auch zu dieser Veranstaltung heute Abend eingeladen haben. Vielleicht noch knapp Rahmen Bürgeruniversität, außeruniversitäre Einrichtung. Da schlägt sich nieder, dass wir mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen an der Goethe-Universität in Forschungsprojekten zusammenarbeiten, aber auch in der Lehre und im Transfer. Und insofern ist es auch passend, dass wir dann im Rahmen dieser Bürgeruniversität diese Veranstaltung platziert haben. Damit bin ich eigentlich zu Ende. Ich möchte mich sehr für Ihr Interesse bedanken, dass Sie doch sehr zahlreich jetzt den Weg hierher gefunden haben und übergebe damit an Sie für den weiteren Verlauf. Herr Hübner. Das findet ihr gerade ein Phänomen. Mit das Grußwort zieht die ersten Fragen nach. Ich wollte nur ergänzen, wer finanziert das Ganze? Wer ist der Träger? Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Wir sind im Wesentlichen drittmittelabhängig. Das heißt, und zwar im Bereich der Forschungsförderung. Das ist insofern wichtig, dass wir nicht primär Auftragsforschung machen, sondern primär auf dem Markt der Forschungsfördermittel konkurrieren. Und da liegt irgendwie im Wesentlichen, wir bekommen darüber hinaus eine institutionelle Förderung durch das Land Hessen. Danke. Steigen wir ein ins Thema. das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft befindet sich in einem Umbruch. Schlagzeilen wie Fake News, wie Vertrauenskrise und Expertenfeindlichkeit deuten auf ein zumindest teilweise brüchig gewordenes Vertrauensverhältnis Wissenschaft-Gesellschaft hin. Immer wieder werden Zweifel laut, welche Studienergebnisse gelten noch als gesichert, wem kann man überhaupt noch vertrauen, wie geht man mit alternativen Fakten um, für die immer mehr Menschen empfänglich zu sein scheinen. Wissenschaftliches Wissen, dem nicht mehr vertraut wird, da sind sich Experten einig, es ist für die Gesellschaft verloren und ein beschädigtes Vertrauensverhältnis ist nicht nur ein Problem für die Wissenschaft, sondern auch für eine demokratische Gesellschaft im Allgemeinen. Denn dass Wissenschaft die Voraussetzung, um Fakten von Fake News unterscheiden zu können, um eine Haltung, um eine an der Realität orientierte Offenheit und Urteilskraft haben zu können. Was ist also zu tun? Was sind Möglichkeiten, um zu erkennen, ist man jetzt einer falschen Nachricht aufgesessen oder ist das Ganze richtig? Wie kann ich jetzt einen Experten als Experten identifizieren, auch wenn ich mich selber mit einer bestimmten Thematik noch nicht vertiefend auseinandergesetzt habe? Um solche Fragen möchten wir die Diskussion, das Gespräch heute Abend kreisen lassen. Und bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchten wir uns zum Auftakt dem Wissenschaftsbarometer 2018 zuwenden, um Ihnen einen Eindruck zu geben, mit was für Mengen, mit was für Prozentzahlen, mit was für einer Daten- und Faktenlage es wir hinter dieser Fragestellung zu tun haben. Worum es sich bei diesem Wissenschaftsbarometer genau handelt, welche Ergebnisse es konkret zusammenfasst, wie diese Ergebnisse zustande gekommen sind, das wird Ihnen nun gleich Markus Weißkopf erläutern, hier vorne in der ersten Reihe. Markus Weißkopf ist Geschäftsführer der Wissenschaft im Dialog GmbH in Berlin. Diese GmbH, diese gemeinnützige GmbH, steht hinter dem Wissenschaftsbarometer. Und Herr Weißkopf ist von Haus aus, hat Politik und Management studiert in Konstanz und in Madrid, hat eine Zeit lang als Organisationsberater gearbeitet und baute als Projektleiter und Geschäftsführer ab 2007 das Haus der Wissenschaft in Braunschweig auf. Außerdem, bevor er dann 2012 eben zu Wissenschaft im Dialog wechselte. Außerdem entwickelte er diverse Formate der Wissenschaftskommunikation, die mittlerweile zum Standardmethodenschatz gehören. Auf ihn gehen Ideen oder gehen maßgeblicher Ideen wie Science Slam, wie Nachtcafés, wie Fishbowl-Diskussionen zurück. Und sein besonderes Interesse, Sie ahnen es vielleicht schon, liegt in der dialogorientierten Gestaltung von Wissenschaftskommunikation. Heute aber ist sein Thema das Wissenschaftsbarometer. Herr Weißkopf, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, vielen Dank, Herr Lüttler. Genau, jetzt wäre es natürlich schön und einfach, wir hätten den Wissenschaftsbarometer in den harten Daten, ganz klare Antworten auf diese Frage, stecken wir in der Vertrauenskrise, ja oder nein, dann könnte man nach 10 Minuten zum Wein gehen. So ganz klar wird es leider nicht werden und das wird nochmal ein paar Fragen aufmachen. Ich werde versuchen, das ein bisschen sprachlich zu erläutern, weil, glaube ich, nicht jeder kann es sehen hier in dem Raum, sodass alle auch sozusagen ein bisschen Einblick in die Ergebnisse bekommen können. Genau, ja. Herr Hübner hat das ja auch schon gesagt, woher ich komme. Ich bin Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog. Wir sind die gemeinsame Plattform der deutschen Wissenschaft für Wissenschaftskommunikation, soweit wir es vielleicht mal belassen. Wir organisieren verschiedene Formate, wie zum Beispiel die MS Wissenschaft, die ja auch in Frankfurt immer wieder Halt macht, also Ausstellungen, aber auch viele Dialogformate, um Wissenschaft mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren. Soweit vielleicht mal nochmal zu unserer Organisation, die eben dieses Wissenschaftsbarometer jährlich durchführt, seit 2014, glaube ich, war das erste Mal. Ich habe heute Daten mitgebracht aus den Jahren 16, 17 und 18, weil wir auch immer ein bisschen unterschiedliche Fragestellungen betrachten und wollte einfach nochmal sozusagen für den Anfang der Diskussion reinwerfen, vielleicht nochmal ganz kurz, damit Sie das besser einordnen können. Das Wissenschaftsbarometer ist gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung, wird von uns durchgeführt, gemeinsam mit Kantar Emnet, also einem Meinungsforschungsinstitut, unter Beratung vom GESIS-Institut für Sozialwissenschaften, also da unter dem wissenschaftlichen Fachbeirat, der aus internationalen Experten zusammengesetzt ist, die in ihren Ländern auch ähnliche Surveys durchführen, sodass man, glaube ich, schon sagen kann, wir haben dann ein gutes Frageset mittlerweile zusammengestellt, das auch ähnliche Fragestellungen enthält wie in anderen Ländern, was uns wichtig ist, dass wir es auch sozusagen international nochmal vergleichbar machen können. Wir haben 1000 Befragte, ungefähr 15 Minuten Befragungszeit. Wir haben 80% Festnetz, 20% Mobilfunk, können nachher in die Diskussion einsteigen, was da sinnvoll ist oder nicht. Da streiten sich alle Methodiker ständig drum, wie hoch die Quote da am besten sein sollte und was nun die Vorteile am Mobilfunk sind, wenn man die Leute mobil erreicht oder eben zu Hause erreicht. Und es gibt überall wie immer Vor- und Nachteile. Genau, so damit will ich es vielleicht mal belassen. Da können wir sicherlich nachher noch mal ein bisschen nachhaken, wenn es da noch Fragen dazu gibt. Ich möchte einsteigen mit einer Frage, die gar nicht so sehr mit dem Vertrauen zu tun hat, aber die mich immer wieder überrascht. Und zwar geht es da ums Interesse an Wissenschaft. Und wir haben das mal gegenübergestellt. Wir haben gefragt, wie groß ist Ihr Interesse an? Und dann haben wir gesagt, Politik, Wirtschaft, Sport, Wissenschaft, Kultur. Und jetzt frage ich mal so in die Runde, wer denkt, dass Wissenschaft unter den ersten dreien gelandet ist? Ja, ein paar. Wer denkt, dass es unter den ersten zwei ist? Ja, so, es steht an der Spitze. Also sagen, wenn man es fragt, wie groß ist Ihr Interesse an? Sagen 52% der Personen, dass das Interesse an Forschung und Wissenschaft eher groß oder sehr groß ist. Und damit ist es knapp vor der Politik, deutlich vor Sport. Und auch deutlich aber Vermischtes haben wir hier gefragt, aber in den letzten Jahren haben wir immer bei der Kultur abgefragt. Das ist übrigens Ergebnis, das zum Beispiel im Schweizer Wissenschaftsbarometer ähnlich rauskommt, dass auch in anderen Umfragen in anderen Ländern ähnlich rauskommt. Manchmal ist die Politik vorne, aber die Wissenschaft spielt da immer sehr weit vorne mit. Und das überrascht immer viele. Und einige zweifeln das auch an und sagen, ich sehe nie jemanden mit einem ISOE-Schal bei mir in der S-Bahn. Und sozusagen die Fangesänge für die DFG sind auch immer relativ leise. Ja. Von daher, aber das ist eben etwas, was die Umfragen zeigen und muss man vielleicht nachher nochmal einordnen. Es gibt schon die erste Frage, vielleicht ganz kurz. Was sind die soziale Struktur der Leute, die Sie fragen? Fragen Sie an den Unis, kann ich die... Das ist eine repräsentative Bevölkerungsumfrage und die haben alle 1000 auf, sozusagen nach sämtlichen Merkmalen, die es in der Bevölkerung so gibt. Und auf 1000 Leute sagt man, es ist auch sauber. Man kann nicht gut in Subgruppen gucken, weil dann werden es zu wenig. Aber auf 1000 Leute passt das ganz gut. Und da gibt es sozusagen Statistiker, die das wesentlich besser erklären können, warum das so ist. Aber da sind wir sozusagen auch im Gespräch mit den Fachleuten zum Thema Survey und so weiter. Also ich glaube, dass es jetzt hier eine verzerrte Stichprobe ist. Das ist eher nicht der Fall. Man kann das durchaus nochmal diskutieren, wie die Fragestellung nachher ausschaut. Aber ich glaube, dann reden wir noch den ganzen Abend nur über Surveys und wie Fragen gestaltet werden. Das wollen wir eher nicht tun. Vielleicht nochmal ein interessantes, wenn wir vielleicht nachher darüber reden, auch wo Leute Wissenschaft wahrnehmen. Es gibt auch eine Frage, wo sie was über Wissenschaft erfahren. Und da gibt es eine Antwortmöglichkeit, Internet. Da sagen schon relativ zwei Drittel der Personen, dass sie sich im Internet über Wissenschaft und Forschung interessieren. Und dann kann man das nochmal aufschlüsseln. Und das fand ich nochmal ganz interessant, das mitzubringen. Wenn sich Leute im Internet über Wissenschaft und Forschung informieren, dann tun das viele über Websites oder Mediatheken von Nachrichtenmedien. Das ist klar. Das zweite ist schon Wikipedia. Das finde ich, fand ich sehr erstaunlich auch. Das dritte ist mittlerweile YouTube. Und wenn man zum Beispiel bei den 14- bis 29-Jährigen guckt, dann sind es bei YouTube nicht 22%, sondern 80%. Das heißt, da müssen wir uns auch vielleicht mal die Frage stellen, wie man oder wo man gewisse Zielgruppen eben gut erreicht und ob wir zum Beispiel in der Wissenschaft auf YouTube ganz gut vertreten sind oder vielleicht auch eher nicht, was ich jetzt vielleicht mal behaupten würde. Gut, steigen wir mal in die Vertrauensfrage ein, dafür sind wir ja hier. Wir sehen, wie sehr vertrauen Sie in Wissenschaft und Forschung sozusagen. Das ist die direkte Vertrauensfrage, die wir jetzt jedes Jahr stellen, zum zweiten Mal hintereinander und jetzt auch immer wieder stellen werden. 54% sagen, ja, wir finden immer wieder interessant, oder waren das im letzten Jahr schon interessant, dass eine sehr große Anzahl von Menschen eher nicht sagen kann, ob sie Wissenschaft vertraut oder nicht. Letztes Jahr war es 37%, dieses Jahr sind es 39%. Das ist eine sehr große Mittelkategorie, die schon auffällig ist. Hier jetzt dieses Jahr waren es nur 7%, die gesagt haben, sie misstrauen. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 12%. Das ist so ungefähr diese 10% Skeptiker, die man immer wieder in vielen Umfragen auch findet. Wir stellen noch eine andere Frage, die auch im Eurobarometer gestellt wird, also die man da auch europaweit dann vergleichen kann. Das ist auch ganz, ganz spannend. Die Menschen vertrauen zu sehr der Wissenschaft und nicht genug ihren Gefühlen und dem Glauben. Hier sehen Sie auch so eine Entwicklung von 2014 bis 2017. 2017 haben eben 40% gesagt, ja, die Menschen vertrauen zu sehr der Wissenschaft und nicht genug ihren Gefühlen und dem Glauben. Und eben nur 31% haben da gesagt, das Gegenteil ist richtig. Hier haben wir auch nochmal so Verlauf, auch mit Eurobarometer-Daten mal genommen, um dann mal zu gucken, wie sich das im Verlauf darstellt. Da kann man eigentlich, wie ich finde, nicht viel rein interpretieren, weil die Ausschläge nicht so wahnsinnig hoch sind. Also es spielt sich irgendwo mit einem 5%-Range ab. Das ist eigentlich etwas, was jetzt nicht groß interpretierbar ist vielleicht, um Ihnen da mal einen Eindruck zu geben, dass es jetzt nicht einen großen Absturz gibt vielleicht an der Stelle oder einen großen Anstieg auf der anderen Seite. Es gibt einen leichten Anstieg bei der Stimme zu vielleicht, aber das weiß ich nicht, ob man das interpretieren kann. Genau, vielleicht nochmal, wir gucken mal auf verschiedene Themen, das ist nochmal ganz spannend, ja, wie sehr vertrauen Sie den Aussagen von Wissenschaftlern zu folgenden Themen, das haben wir das letzte Mal 2016 gefragt, wenn wir dieses Jahr es wieder fragen, also wir haben immer unterschiedliche Fragestellungen in den Jahren, und hier sieht man sehr genau, dass Vertrauen nach Themen sehr stark differiert. Bei erneuerbaren Energien oder auch beim Entstehen des Universums ist das Vertrauen relativ hoch. Beim Klimawandel sind es nur noch 40%, die wirklich sagen, ja, vertraue voll und ganz oder vertraue. Es sind 31% unentschieden, 28% sagen, sie vertrauen da eher nicht. Und bei der grünen Gentechnik, da sehen wir, da wissen wir ja natürlich, da liegt das immer Argen, aber dass es so schlimm ist, das hätten wir eigentlich gar nicht gedacht, bevor wir diese Frage so gestellt haben, dass wirklich nur 17% sagen, sie vertrauen den Aussagen von Wissenschaftlern zum Thema grüne Gentechnik. Das ist schon etwas, was uns dann sehr nachdenklich gestellt hat. Und wirklich 56% explizit sagen, sie vertrauen hier nicht. Das ist schon sehr, sehr krass. Ja. Interessant finde ich auch nochmal das Thema, warum könnte man eigentlich Wissenschaftlern vertrauen oder auch nicht vertrauen? Ja? Diese Frage, da stellen wir sozusagen die Fragen nach den drei Grundlagen von Vertrauen, Expertise, Integrität und Gemeinwohlorientierung. Integrität ist sozusagen diese erste Fragestellung. Hier gibt es einige Gründe, warum Wissenschaft vertrauen kann, weil Wissenschaftler Experten auf ihrem Feld sind. Und da sagen die meisten, ja, sie sind Experten und deswegen kann man ihnen auch vertrauen. Weil Wissenschaftler nach Regeln und Standards arbeiten, wird schon ein bisschen weniger, es sind nur noch so roundabout 50%, die dem zustimmen. Und weil Wissenschaftler im Interesse der Öffentlichkeit forschen, die dieses Jahr ein bisschen besser aus, letztes Jahr war es noch schlechter, also da sind es dann doch unter 50%, die da zustimmen. Und ich glaube, das ist ja etwas, was sehr wichtig ist für das Vertrauen. Wir haben das auch nochmal andersrum gefragt, einige Gründe, warum man Wissenschaftlern misstrauen könnte. Und da die erste Frage eben, weil Wissenschaftler stark abhängig von ihren Geldgebern sind, eben das nochmal anders formuliert, und da stimmen 67% zu, sagen, ja, das ist ein Grund, warum man Wissenschaftlern auch an einer oder anderen Stelle misstrauen könnte, vielleicht einer oder anderen Studie auch misstrauen könnte, weil Wissenschaftler oft ein Ergebnis ihren eigenen Erwartungen anpassen, gab es ja auch die entsprechenden Skandale, es sind so ungefähr 40%, die das sagen, und ja, hier auch wieder die Expertise sehr niedrig, weil Wissenschaftler häufig Fehler machen, das ist quasi kein Grund, warum man Wissenschaftlern misstrauen könnte. Genau, das finde ich nochmal spannend, vielleicht nochmal einen Blick auf die wirklichen Skeptiker und das mal nochmal anzugucken, wir haben vorhin gesagt, sind so around about 10%, wir haben da letzten Jahr auch nochmal konkret nach diesen Themen gefragt, wo eben viele Skeptiker auch auftauchen, hier interessant ja auch nochmal, der Klimawandel wird hauptsächlich durch die Menschen und ihr Handeln verursacht. Das stimmen schon sehr viele dann zu. Zum Thema Evolution sind es auch in Anführungsstrichen nur 10% Misstrauen, wobei man darüber streiten kann, ob das jetzt nur oder das nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel ist. Ja. Beim Thema Impfen sind es immerhin 13%, die hier skeptisch sind, die sagen, Kinder zu impfen schadet mehr, als dass es nützt. Da stimmen irgendwie 13% zu und 17% können sich nicht ganz entscheiden. Also das ist doch ein relativ erheblicher Anteil. Was wir auch nochmal gefragt haben, nach dem Einfluss der Wirtschaft auf die Wissenschaft, und da sehen wir auch ein relativ klares Ergebnis, dass 60% der Personen denken, dass es der Einfluss der Wirtschaft auf die Wissenschaft zu groß ist. Das ist etwas, was tatsächlich auch in den letzten Jahren ein bisschen zugenommen hat. Also da waren es vor 3-4 Jahren deutlich weniger, die da zugestimmt haben. Genau, also das mal so als kleiner Einstieg in die Debatte, so ein bisschen Futter für die Diskussion gleich. Ich glaube, das sind einige interessante Fragestellungen, einige interessante auch Ergebnisse noch mit drin. Und damit will ich diesen kleinen Impuls auch schon schließen und an Herrn Hübner übergeben. Danke. Danke, Herr Weißkopf. Jetzt kommt der angekündigte kleine Umbau. Herr Weißkopf, Herr Jahn, Frau Reuter, Herr Stollholz, darf ich Sie zu mir nach vorne bringen? Was ist der Plan? Wo Sie sich am wohlsten fühlen. Okay. Ja. Nur nicht auf diesem Stuhl, das ist meiner. Okay. Soll ich in die Mitte? Nehmen wir doch die Dame in die Mitte. Genau. So, wunderbar. Das ist doch sehr schön. So in die relative Mitte. Genau. Ich darf Ihnen jetzt die beiden Experten, die unsere Runde komplettieren. Zum einen ist Simone Rödder zu uns gekommen. Sie ist Juniorprofessorin für Soziologie an der Universität Hamburg. Ihr Schwerpunkt ist ja die Wissenschaftsforschung. Und ja, dazu prädestiniert sie eine ganz faszinierend facettenreiche ja, wissenschaftliche Ausbildung. Frau Rötter hat Anthropologie, Genetik, Mathematik, Anatomie, Wissenschaftskommunikation studiert in Mainz und in Glasgow. Sie ist eine ausgebildete Journalistin, hat für namhafte Häuser wie den Südwestrundfunk oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder für GEO gearbeitet und hat ihren Doktortitel im Bereich der Wissenschaftssoziologie erworben in Bielefeld. Und ja, das ist eine beeindruckende Vita und ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind, um den soziologischen Aspekt in unsere Runde hineinzubringen. Ja. Und zu meiner Linken, ja, ich will gerade noch Herrn Stollholz vorstellen und dann gehen wir in das Res. Holger Stollholz hat den Weg nicht ganz so weit wie Frau Reuter. Herr Stollholz ist heute aus Köln zu uns gekommen, hoffe ich zumindest. Zumindest ist in Köln das Science Media Center Germany angesiedelt, dessen Redaktionsleiter und Geschäftsführer Herr Stollholz ist. Und ja, seit 1991 berichtet Herr Stollholz als Wissenschaftsjournalist über ja, die Reibungszonen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, hat ein Biologiestudium und ein Philosophiestudium absolviert in Köln und er war auch am Niederländischen Krebsforschungsinstitut in Amsterdam tätig und er hat die Gründung von 3 Wissenschaftsressorts hautnah miterlebt, bei der Zeit, bei der Woche und bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ist auch für seinen Einsatz im Bereich Print, Online und Rundfunk mehrfach ausgezeichnet worden, ist in der Wissenschaftspressekonferenz seit vielen Jahren drin, also auch ein Fachmann wirklich ersten Grades, wenn es um das Thema der, ja, der journalistischen Verarbeitung von Wissenschaft geht. Wenn ich, ja, bitte. Eigentlich ist das die größte Auszeichnung, wenn eine Woche vor Karneval jemand aus Köln nach Frankfurt kommt. Also das ist, obwohl ich Karnevalsflüchtling bin, insofern. Und erst am Morgen. Und erst am Morgen, okay. Wenn wir noch einmal auf die Daten von Herrn zurückkommen, die Herr Weißkopf eben präsentiert hat, waren Sie überrascht von den Ergebnissen? Gab es etwas, was Sie besonders ja, vielleicht auch beeindruckt hat? Frau Rutter. Sie können den Ball auch weiterspielen, wenn Sie möchten. Ja. Ja. Ich glaube, worüber man noch ein bisschen nachdenken könnte oder was interessant wäre, darüber nachzudenken, wäre tatsächlich diese Frage nach dem Vertrauen in die Wissenschaft, so allgemein, wie sie da gestellt wurde. Es gab ja nicht nur eben diese Zustimmung von 54%, wenn ich es recht sehe, und die Ablehnung von 17%, sondern doch einen großen Teil von Unentschieden in der Antwort. Und das ist, glaube ich, was, wo es sich lohnt, noch mal ein bisschen drüber nachzudenken, wie das zu interpretieren ist und ob man nicht doch... ja, also als Soziologin muss ich erstmal sagen, dass wir, glaube ich, sagen würden, so ein Phänomen wie Vertrauen, also ein absolutes Alltagsphänomen, soziales Phänomen, das uns allen vertraut ist, zu messen und zu beforschen, das würden wir als sehr schwierig ansehen. Insofern ist das toll, dass hier Daten dazu vorliegen. Aber genau solche Zahlen zeigen da doch, dass man mit der Interpretation einfach wirklich sehr vorsichtig sein muss und dass wirklich eine gewisse Unschärfe darin liegt, wenn man so fragt, das Vertrauen in die Wissenschaft. Und das ist wirklich ganz viel natürlich um den Kontext geht. Also mich würde total interessieren, wie Sie im Publikum, also woran Sie im Publikum zum Beispiel denken, wenn jemand Sie fragt, wie viel Vertrauen haben Sie in Wissenschaft und Forschung? Welche Kontexte kommen Ihnen da in den Sinn? Sind das der medizinische, technische, persönliche, institutionelle, ihre eigenen Professoren von der Universität oder was auch immer. Ne? Und das können eben sehr unterschiedliche Sachen sein. Und meine oder eine Idee, vielleicht diese große Zahl, also die ich für so eine Frage dann eben eine sehr hohe Antwort von Leuten, die unentschieden sind, finde, ist vielleicht dann so darin zu interpretieren, dass es wirklich für die Leute sehr schwierig ist, was zu sagen. Ich fand es toll, dass sie diese Frage hatten, wo spezifischer nach den Themen gefragt wird. Und da, denke ich, kann man viel genauer ja sehen, dass differenziertere Fragen eben dann auch differenziertere Antworten, unterschiedliche Antworten mit Bezug auf bestimmte Themen dann ergeben. Ich finde das schön, dass Sie gleich noch zwei Fragen mit einbringen, die wir gleich noch aufgreifen ja. können. Bevor wir das machen, würde mich interessieren, was Herrn Jahn durch den Kopf gegangen ist, als er die Ergebnisse von Herrn Weißkopf gesehen hat. Das geht in eine ganz, ganz ähnliche Richtung. Ich würde sagen, ich hatte am Anfang eine ganz große Skepsis, was da eigentlich gemessen wird. Ja, durch die Allgemeinheit der Fragen und auch die bisschen sozusagen, das entlastet ein bisschen die Differenziertheit mit dem Vertrauen, dass die allgemeine Frage ja so Großblöcke entgegenüberstellt. Also die Wissenschaft, die Politik. Und ich glaube, da entgrenzt sich viel. Was ich aber doch überraschend fand, sind Binnenwidersprüche. Das fand ich das Überraschende. Das ist eigentlich ein Hinweis, da reden wir bestimmt nachher. Was für ein Binnenwiderspruch ist Ihnen auch gefallen? Gleich dazu, ja. Dass wir da nachher darüber sprechen, wenn wir versuchen, gegen dieses universalisierende Bild von Wissenschaft anzugehen. Und so Stichworte wie Kontextualisierung des Wissens, situiertes Wissen, das scheint für mich durch. Dass ich so zum Beispiel die eine Frage war, so gestellt war, da kam irgendwie bei der Anfangsfrage zum Klimawandel, das war irgendwie doch überraschend, sozusagen, ja, da vertrauen wir der Wissenschaft, aber bei der zweiten Frage hinsichtlich, wie glaubwürdig ist die Aussagen dazu, entsteht ein ganz anderes Bild. Oder jedenfalls ein anderer Akzent. Das ist so ein Beispiel, wo ich so für mich den Schluss daraus gezogen habe, dass wenn wir über diese Frage dann sprechen, hängt es, glaube ich, sehr davon ab, irgendwie nochmal zu verstehen, an welchen Themen sich das überhaupt in den Diskurs gespielt hat. Ja, diese Vertrauenskrise. Ich glaube, das ist themengebunden, dass es diese Bedeutung im Diskurs bekommen hat, der Begriff der Vertrauenskrise. Herr Stollertz, geht Ihnen das ähnlich wie Frau Rötter und Herrn Jahn? Sind das ähnliche Gedanken, die bei Ihnen ins Rollen gekommen sind bei unserem Impuls? Also mich überraschen die Daten nicht. Also ich glaube, alle Untersuchungen zeigen, dass das generelle Vertrauen in den allgemeinen Indikator Wissenschaft in allen Ländern, allen Umfragen über Jahrzehnte, hat die Wissenschaft das höchste Vertrauen von allen Institutionen. Also der Wissenschaftler an sich ist erstmal im generellen Vertrauen, wie immer man ihn misst, hoch. Und das hat sich auch nicht geändert und das wird auch nicht weniger, soweit man jedenfalls bisher sagen kann. Erstmal generell. Deswegen also hat es mich nicht überrascht. Eine gute Basis auch. Was aber die Umfrage eben sehr schön rauspräpariert, finde ich, und das war für mich nicht das Überraschende, aber in der Dimension das Überraschende, ist ja, dass eigentlich die Frage der Leute eben nicht sich auf die Kompetenz- und Wissensdimension richtet. Also jetzt die Leute denken, die Wissenschaftler wissen auch nicht, wovon sie reden. Das denken sie eben nicht, sondern sie denken, sie wissen, wovon sie reden. Wo sie aber Sorge haben, ist bei der Integrität. Sind sie unabhängig? Das heißt, der Bürger will eigentlich gar nicht sozusagen Misstrauen im Sinne von, ich glaube denen nicht, wenn die sagen, das ist so und so. Mhm. Sondern das Problem ist, ich zweifle manchmal, und das ist natürlich ein spezifisches Misstrauen, dass sozusagen die Wissenschaft nicht unter einem Einfluss steht, entweder der Politik oder der Wirtschaft. Und der Wirtschaft eben zu einem sehr großen Prozentsatz. Und wir brauchen ja nun mal grüne Gentechnik, Stichwort Bayer, Monsanto, Krebserregung, Glyphosat, und sind wir schon mittendrin. Das heißt, da ist der Zweifel eigentlich nicht an der Wissenschaft selbst, steckt da drin, sondern der Zweifel steckt da drin, hat halt die Wirtschaft sozusagen die Wissenschaft gekapert und etwas für unbedenklich erklärt, wo ich eben Misstrauen habe. Und das ist ja eine ganz andere Vertrauensdimension, das ist eigentlich eine Misstrauensdimension. Ja, ja. Und ich glaube, da muss man dann genauer hingucken und das ist immer themenspezifisch. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, so alle Leute misstrauen grundsätzlich dem mehr oder weniger. Und ich glaube, da würde ich sagen, in den themenspezifischen Misstrauen, also jetzt zum Beispiel beim Thema Integrität, da muss die Wissenschaft schwer aufpassen. Mhm. Also das ist, glaube ich, da würde ich eher die Krise ansiedeln, wenn ich der Wissenschaft eine Empfehlung gebe. Achte darauf, dass das, was ihr tut, integer ist. Mhm. Achtet erstmal auf eure Regeln und Standards. Achtet auf eure Unabhängigkeit und dokumentiert sie so, dass der Bürger eben, der ja nicht weiß, ob das, was ihr sagt, vertrauenswürdig ist, kann er nicht beurteilen, dass er eben ihm vertrauen kann. Und das kann er nur, wenn er nicht glaubt, dass es irgendwie gekauft ist. Ja. Ich denke, das werden wir später auf jeden Fall nochmal vertiefen, da das Stichwort der Themengebundenheit jetzt hier schon mehrfach eine Rolle spielte, bevor ich auf Sie nochmal zugehen werde, Herr Weißkopf, würde mich mal interessieren, so, wenn Sie uns an Ihren Gedanken teilhaben lassen möchten, gibt es Themen, wo Sie sagen, aus Ihrer Beobachtung, aus Ihrer Wahrnehmung heraus, da entzündet sich diese Vertrauenskrise ganz besonders? Oder gibt es welche, wo Sie sagen, das ist für mich jetzt so ein Beispiel, da ist alles okay und in Ordnung? Ja, ich finde da eine ganz klare Korrelation zum Profit und Gewinnmaximierung. Mhm. An dem Stelle, ob das in Medizin ist oder bei Physik oder so, da hat, glaube ich, keiner weniger Misstrauen. Da hat auch keiner Misstrauen zu den wissenschaftlichen Prozessen, sondern nur, wie sie angewandt werden. Und das ist meine persönliche Medizin und so diese Dinge, wo man ja immer wieder von der Margarine-Studie angefangen ist, so was ich Cholesterin-Blutdruck. Ja, so ein Biodiversitätsforscher, der sich mit Blümchen und Tierchen beschäftigt, der hat eigentlich dann vor dem Hintergrund ein gutes Leben. Also mit anderen Worten ist die klare Korrelation zum Kommerz. Ja. Da ist das Misstrauen in dem Thema. Gibt es noch andere Eindrücke, Einschätzungen? Bitte schön. Ja, also wenn Sie jetzt Thema sprechen und vielleicht auch ein Thema, das sagen wir mal nicht so stark im Fokus steht, aber wenn man sich das mal so im Internet recherchiert und auch, sagen wir mal, sehr ideologisch diskutiert wird, also weniger wissenschaftlich, sondern ideologisch, dann ist ein Thema, sagen wir mal so, elektromagnetische Strahlung, wie wirkt es auf den Menschen? Oder welche gesundheitlichen Folgen kann das haben? Und das ist sozusagen aber auch so, also das war jetzt nicht, ist jetzt nicht so ein Top-5-Thema, das man jetzt so in einem DOZDF sehen kann. Aber es ist, sagen wir mal, auch ein sehr kontrovers diskutiertes und gar nicht und sehr emotional und ideologisch, habe ich den Eindruck, und weniger wissenschaftlich. Ja. Dankeschön. Eine Meldung gab es eben noch, die kam von Ihnen. Ich glaube, eine Frage, die man auch stellen könnte, wäre einfach, wo kommen die Wissenschaftler denn her? Also ich würde mal behaupten, wenn man fragt, vertraut ihr Leute, die irgendwie Experimente an Affen bei VW machen oder irgendwie theoretischen Biologen an der Uni? Ich glaube, da kommt was anderes bei raus. Hoffe ich zumindest. Von daher ist, glaube ich, der Einwand mit dem Profit, also ist das irgendwie, kommt das irgendwie aus der Wirtschaft? Weil da ist der Einfluss der Wirtschaft natürlich groß. Also Bayer wird eine Studie zum Monsanto oder zu das Roundup jetzt nicht unbedingt veröffentlichen, wo drin steht, die Leute sterben davon. An der Uni sieht das noch nicht gerne aus. Ja. Ich glaube, die Herkunft der Forscherin ist auch immer eine spannende Frage. Dankeschön. Das geht ja sehr in die Richtung, die Sie schon eben skizziert haben, Herr Weißkopf, ja, auch mit den unterschiedlichen, wie sich das so unterschiedlich auf die einzelnen Disziplinen verteilt. Wie fangen Sie diese Impulse von Ihren Kollegen, von unseren Gästen auf? Ich meine, man könnte jetzt mal ganz naiv rangehen und sagen, 54% Vertrauen im Durchschnitt der Wissenschaft voll und ganz. Manche Partei würde sich über so einen Zuspruch freuen. Haben wir denn überhaupt eine Krise? Naja gut, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann man sehr unterschiedlich beantworten. Ich glaube sozusagen im Vertrauen im Großen und Ganzen wahrscheinlich kann man nicht von der Krise sprechen, ja, sondern es sind sozusagen einzelne Beobachtungen, die uns vielleicht sozusagen skeptisch und nachdenklich machen an gewissen Stellen und wo wir uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Und natürlich sind es vielleicht auch gar nicht mehr, die skeptisch sind, sondern nur sind die nur lauter geworden an der einen oder anderen Stelle, das können wir nachher auch nochmal diskutieren. Ich finde nochmal ganz interessant, auf die Fragen vielleicht nochmal kurz einzugehen, die kamen. Wir haben das natürlich mitgedacht, an was denken Sie? Also das ist auch eine Frage im Wissenschaftsbarometer jetzt gewesen, eine offene Frage. An Sozial- und Geisteswissenschaften wird recht wenig gedacht, muss ich leider sagen. Es sind nur 2%. Die meisten denken tatsächlich an Medizin und Technik. Und natürlich beeinflusst das dann auch sozusagen dieses Antwortverhalten zum Thema Vertrauen, weil das natürlich auch die Bereiche sind, wo letztendlich sozusagen auch Drittmittel eine viel größere Rolle spielen, natürlich, ja. Ich glaube auch, dass wir stellen auch noch viele andere Fragen zu diesem Vertrauensbereich, konnte jetzt nicht alle zeigen. Ich glaube auch, dass es eher interessant ist, nicht absolute Werte zu betrachten, sondern eher Zeitreihen am Ende zu betrachten und zu gucken, gibt es da Ausschläge und gibt es da Verläufe, die uns dann eher wieder sozusagen nachdenklich machen sollten. Vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Thema Uni oder Forscher im Industrielabor. Wir haben die Fragen immer nur bezogen auf die universitären Forscher oder die Forscher an Forschungseinrichtungen, nicht auf die Forscher in der Industrie. Die Schweden machen es zum Beispiel im Wissenschaftsbarometer, dass sie unterscheiden und sehen da natürlich einen großen Unterschied, also es sind ungefähr 15-20% Unterschied in den Vertrauenswerten zwischen den beiden Gruppen. Wobei ich gerade bei dem Punkt, also erstmal grundsätzlich Vertrauen wird ja sozusagen verliehen. Ja? Also ich kann mir das nicht, also wenn jetzt der Industrieforscher sich hinstellt und sagt, kauf mein Produkt, sage ich jetzt mal so, wir haben das gut gemacht, dann wird da sozusagen mental was von abgezogen. Aber andererseits ist natürlich auch so, das darf man ja nicht vergessen, wir vertrauen ja den Produkten dieser Wirtschaft eigentlich massiv. Wir fahren Auto, wir fliegen, also ist ja Unsinn zu sagen, wir misstrauen denen, weil die abhängig sind, weil das Wirtschaftsunternehmen sind. So ist es nicht. Aber trotzdem, wenn Sie jetzt individuell sich einen Menschen anschauen im Fernsehen, und der eine sagt, ich komme von Bayer und der andere sagt, ich komme von der Uni Köln, dann ziehen sie gleich mal 30% Vertrauen ab, ohne Grund. Ne? Der kann was ganz Vernünftiges sagen, der kann sogar vielleicht wissenschaftlich im wahrsten Sinne des Wortes Recht haben und trotzdem werden sie ihn, und das ist eben so eine Art Skepsis-Detektor, der ja auch sozusagen, ich meine, das fängt ja schon mit Kindern an, also das Vertrauen entsteht ja durch, dass man Dinge nicht genau durchblickt. Und dann macht man eine Abkürzung und die heißt halt, der scheint irgendwie glaubwürdiger, der erscheint mir irgendwie glaubwürdig. Und das ist eben, das wissen auch Journalisten, dass diese Autorität von Expertise wird eben im Publikum verliehen. Und wenn ich da so einen schmierigen Berater irgendwie habe, dann wird der schmierig wirken. Ja, und wenn ich dann einen schönen Wissenschaftler habe oder ihm zumindest einen Kittel gebe, wie wir das letztens gesehen haben mit Herrn Köhler, ja, das ist ein Wissenschaftler, der eigentlich keiner ist, aber der wurde dann als Kittelträger da sozusagen inszeniert und dann glauben sie dem eher, als wenn der sozusagen praktisch ein Schild von der ExxonMobil hat. Ich glaube, Sie waren ein Ticken schneller, der Herr im blauen Hemd. Ich würde ganz gerne entgegen, ich glaube nicht, dass der Bürger dem Wissenschaftler vertraut, dem Ingenieurwissenschaftler beispielsweise. Wenn Sie ihn fragen würden vorher, fliegt ein Flugzeug oder nicht, und er hat nicht die Referenz, was er schon mal gesehen hat oder drin gesessen hat, dann würde ich Ihnen sagen, es fliegt nicht. Das würde er nicht Ihnen glauben. Also ich glaube nicht, das ist eine Frage der Referenz. Sie haben dann so viele Beispiele, dass das Ding halt wirklich ist. Ja gut, dann kann ich ja nicht sagen, wer Bürger hier sagt, das kann gar nicht fliegen. Aber er glaubt nicht der Wissenschaft, sondern er glaubt wirklich, dass es realisiert ist. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ne? Ob Sie einer wissenschaftlichen Aussage glauben oder ob Sie das, was Sie wahrnehmen, natürlich funktioniert Ihr Handy, Ihr Auto, Ihr Flugzeug. Also das ist kein Vertrauen in die Wissenschaft, sondern das Vertrauen in das Ding. Dankeschön. Sie, vielleicht, dass wir Ihre Frage gerade noch mit dazu nehmen und die beiden dann gebündelt beantworten, bitte. Also ich habe eine Sache, die ich jetzt vorgebracht habe. Sie sagten, dass die bis 29-Jährigen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sich zu 80% schon über YouTube informieren. Das hat mich total irritiert, weil ich finde, das hat eine große Bedeutung zu verstehen, was die Information bedeutet. Die Information ist ein eher bildgebendes Verfahren und erfordert eigentlich so etwas wie eine Medienmündigkeit, das einschätzen zu können. Ich muss es auch rückverfolgen können im Sinne der Transparenz zur Quelle. Wenn ich ein Buch lese, ist das ein ganz anderer Akt der Information, das ist mir des Transparenzgebotes. Und im Gange von dem, was Glaubwürdigkeit im Sinne der Transparenz und der auch des gesellschaftlichen Konsenses zu dem, was eine gültige Information ist. Das ist eine hochbrisante Geschichte. Ja, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das ansprechen, weil es beginnt sich jetzt gerade aufzufächern. Wir sind ja immer auf der Suche bei einer Krise oder bei einer vermuteten Krise nach den Schuldigen. Wir haben jetzt die Gesellschaft schon einmal als eine Stelle angesprochen, wo es ein Problem geben könnte. Was Sie ansprechen, geht ja ganz stark in die Richtung auch der Medienschaffenden. Die Leute, die eben solche Erklärfilme beispielsweise auf YouTube machen. Bevor ich Sie mit einbeziehe, würde ich gerne erst Frau und Herrn Jahn mit ihren Repliken zu Wort kommen lassen. Also vielleicht darauf direkt, ich glaube, das macht vielleicht schon Sinn, hier nochmal ein bisschen zu unterscheiden zwischen sozusagen dem Wissen der Wissenschaft, das auf eine spezifische Art und Weise hergestellt und vor allen Dingen auch sozial kontrolliert wird, dadurch, dass die Kollegen eben drauf schauen und sich das alles anschauen, und es hat zumindest damit einen anderen Entstehungsprozess als zum Beispiel solche Videos. Und dann hat man eben ja dieses alltagsweltliche Wissen, alltägliche Fakten, und das ist zum Beispiel, glaube ich, was man in der Debatte häufig durcheinander bringt und wo dann eben Fake News so übergreifend und dann eben sehr schnell die Diagnose dann sehr weit gespannt wird. Und ich denke, also diese Zahlen zeigen, und ich würde das auch als Soziologin auf jeden Fall so sehen, dass also von einem Verlust, also generell Verlust in des Vertrauens in Experten eigentlich nicht die Rede sein kann. Und ich hätte auch aus einer theoretischen Sicht das Argument, dass wir haben halt das Prinzip Arbeitsteilung in der Gesellschaft. Wir nehmen ständig Leistungen in Anspruch, die eben extrem arbeitsteilig erbracht werden, die wir nicht nachprüfen können, die wir nicht überprüfen können, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können. Und wenn wir da kein Vertrauen haben in den Sachverstand derjenigen, die jeweils darauf spezialisiert sind, dasjenige zu tun, hätten, dann kämen wir überhaupt nicht mehr dazu, uns mit irgendwas zu beschäftigen. Dann wären wir ständig nur dabei, irgendwelche Alltagsdinge eben zu hinterfragen. Und das macht niemand, das geht nicht. Sonst kann man eben sozusagen nicht handeln. Also Soziologen würden sagen, Vertrauen ist sozusagen absolut notwendig für das Zusammenleben in so einer komplexen, arbeitsteiligen Gesellschaft. Und die Frage ist nicht, ob ich Experten vertraue und Expertinnen, sondern die Frage ist tatsächlich, welchen ich vertraue. Und die These wäre eben nicht, dass es eben eine große Vertrauenskrise gibt und Vertrauensverlust, sondern dass sich das Vertrauen vielleicht differenzierter äußert. Oder auch, dass es sich verschiebt, in wem man Vertrauen hat. Und dann ist es natürlich schon interessant zu gucken, dass Leute dann eben auf YouTube irgendwelchen Leuten irgendwelche Erklärungen abnehmen und eben vielleicht nicht mehr in IPCC-Berichten oder was auch immer eben die Wissenschaft dann anzubieten hat zu Themen nachschauen. Mhm. Herr Jahn. Also ich würde vielleicht dem eher nochmal eine andere Drehung geben, weil man könnte jetzt, glaube ich, sehr lange an diesem Punkt irgendwie nochmal genauer zu gucken, was erfahren wir Neues, eigentlich wenn wir darüber sprechen, über die Daten, und was wird auch sozusagen gar nicht gemessen durch das, ja, und kommt dann auf genau so eine Frage an dem Beispiel jetzt in dieser Diskussion. Ich würde Ihnen insofern eine Drehung geben, dass für mich eigentlich das Dahinterliegende, was Sie im Grunde aufgespannt haben, jetzt nochmal, ist es überhaupt sinnvoll, haben wir eine Vertrauenskrise, das überhaupt zu überlegen, dass das anders beantwortet werden muss oder auf anderes hinweist. Ja. Und deshalb der Versuch, dass dann löse ich mich jetzt von diesem Verhältnis der Befragung zu den Befragten, ja, sondern ich gehe irgendwie sozusagen eher darum, warum ist dieser Begriff überhaupt in den Diskurs geraten, ja, und dann gibt es so eine ganze Reihe von greifbaren Dingen, sage ich March of Science, Trump, und das fällt an Fake News, das sind alles die Stichworte, die einem dazu einfallen, die das angetrieben haben, dass das überhaupt eine Bedeutung bekommt und deshalb existiert, weil darüber gesprochen wird, über die Vertrauenskrise, ja. Und da habe ich eigentlich so eine etwas andere Einschätzung, dass ich das Thema deshalb spannend finde, weil sich verschiedene Problemlagen verknüpfen in dem Begriff. Und deshalb funktioniert er gut, wie so das Zwei-Grad-Ziehen in einer Diskussion gut funktioniert, funktioniert der auch gut, ja, weil er scheinbar viel bündelt. Es gibt, und das sollten wir uns klar machen, es gibt im Grunde eine innerwissenschaftliche Debatte, die in diesem Begriff der Vertrauenskrise drinsteckt. Und zwar erstmal eine hausgemachte, die um die Problematik des Begriffes Exzellenz kreist. Das ist eine Diskussion, die geführt wird, Stichwort Fälschungen, Stichwort Plagiatsdiskussion, Stichwort die Kritik an der Quantifizierung, der Leistungsmessung, der Ökonomisierung, der Leistungsmessung, was Wissenschaft irgendwie bringt. Das sind alles Debatten, die die Innerwissenschaft, dieses Vertrauen innerwissenschaftlich erschüttert und innerwissenschaftlich Probleme hervorruft. Ja. Und das Zweite, was für mich drinsteckt, ist, würde ich sagen, ist eine Enttäuschungsverarbeitung, nämlich dass irgendwie die Wissenschaft, wenn wir das mal im Singular sprechen, das Gefühl hat, sie werden vom Thron gestoßen. Sie sind nicht mehr die Herrscherinnen und Herrscher, Beispiel weder über die Distribution des Wissens, noch sozusagen wird ihnen eigentlich zugesprochen seitens der Gesellschaft, wir bleiben mit diesen schlechten Singularitäten, dass sie denn zu den drängenden Problemen, die die Gesellschaft bewegt, überhaupt ernsthaft sinnvoll was sagen können. Das ist eine Enttäuschungserfahrung, die in diesem Begriff des Vertrauensverlusts in der Wissenschaft enthalten ist. Nämlich im Grunde verarbeiten zu müssen, dass die Gesellschaft sagt, wo ist euer Beitrag zu der Lösung der Probleme, die wir haben. Könnte man sagen, ja. Ist es quasi ein Anzeichen von einem Wandel im Selbstverständnis oder der Wissenschaftler, dass da eine Neupositionierung, eine Neufindung der Rolle stattfindet, die wir in der Öffentlichkeit nicht so wahrnehmen? Ja, ich würde sagen, also wenn man jetzt sozusagen darauf verzichtet, mit dem Krisenbegriff irgendwie sozusagen vorsichtig umzugehen, was man eigentlich tun sollte, ja, dann haben wir eine Krise im Selbstverständnis der Wissenschaft. Mhm. Und das berührt, hat eine große Brücke, da werden Sie bestimmt was zu sagen, zu der Frage, der Blick auf die Wissenschaft als Funktionssystem für die Gesellschaft, Arbeitsteilung, das, was Sie schon angesprochen haben. Ich finde aber das interessant, dass im Grunde auch von der Gesellschaftsseite her da eine eigene Dynamik läuft, dass durch die Verwissenschaftlichung wird Wissenschaft reingezogen in gesellschaftliche Mechanismen. Sie wird irgendwie betrachtet unter der Frage, wie spielen hier Interessen hinein, wie spielen Machtverhältnisse hinein. Und das kollidiert ganz stark mit dem Wunsch nach klaren Lösungen und dem Wunsch, möglichst nicht damit behelligt zu werden, dass die Wissenschaft in sich zerstritten ist und unterschiedliche Meinungen hat. Und darauf will ich raus. Also ich würde vorschlagen, dann so ein bisschen von der Frage Befragung, Befragte und dieses individuelle Präferenz und Bewertungs wegzukommen und darin etwas Strukturelles zu sehen, das tatsächlich das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft im Moment in eine prekäre Lage bringt. Sie hatten sich gemeldet, ich würde Sie gerne noch mit einbeziehen. Ja, ich möchte mich eigentlich Ihnen anschließen. Ich wollte noch ganz kurz noch dazu sagen, also die Benutzung von Wikipedia und YouTube hat ja nun mit Wissenschaft nichts zu tun. Also das ist ein völliges anderes Metier, das ist einfach ein Nutzen von Daten oder ein Nutzen von Informationen. Das ist aber keine Wissenschaft. Von daher komme ich jetzt auf Sie zurück. Ist, eigentlich muss man das zweiteilen. Das ist einmal ein innerwissenschaftliches Problem. Das liegt meines Erachtens daran, dass die Universitäten nicht mehr frei arbeiten. Das sieht man mehr unterminiert werden von privaten Einflüssen. Also ich zählte darunter zum Beispiel auch das Exzellenzcluster oder auch die verschiedenen Stiftungen, die immer mehr in die Universitäten eingreifen. Das heißt also, sie werden in Ränge aufgeteilt, die Universitäten, und diejenigen, die Themen bearbeiten, die politisch nicht interessant sind, die werden alle ausgetrocknet und andere Universitäten werden dann zu Exzellenzuniversitäten und werden vollgestopft mit Geldern, die dann wieder von sehr undeutlichen, unklaren Quellen kommen, auch aus der EU. Man meint immer, die EU, die sei irgendwas völlig wertfrei. Das ist halt eben nicht, ja, sondern es sind vor allen Dingen dann Forschungen, die gerade die Stärken der EU fördern sollen und andere Fragen werden gar nicht mehr behandelt. Das ist das eine Problem. Das andere ist, dass Wissenschaft meines Erachtens immer mehr die Philosophie ersetzen soll. Ja, eigentlich ist Wissenschaft nichts weiter, als dass sie sich an kleinen Fragen abarbeitet und versucht, Lösungen anzubieten. Mehr auch gar nicht. Wenn Wissenschaft versucht, darüber hinaus die Welt zu erklären, ist sie keine Wissenschaft mehr. Dann wird es gefährlich. Ja, und früher hat die Wissenschaft sich klar getrennt zwischen Philosophie und Wissenschaft und Politik, ja, und hat ihre Arbeit gemacht und hat zugearbeitet. Heute, ja, hat man den Eindruck, also wenn ich nur an die Stiftung Wissenschaft und Politik denke, dann kommt mir der kalte Kraus, ja, dann wird uns vorgemacht, ja, als ob das Wissenschaftler seien, die dann irgendwie die Welt erklären. Ja, und das hat mit Wissenschaft nichts zu tun, gar nichts. Und da verliert die Wissenschaft ihr Vertrauen. Ja, ich gehe übrigens auch davon aus, dass 80% der Befragten gar nicht wissen, was Wissenschaft ist, wenn sie sich darüber äußern, sondern... Unterschätzen Sie die Bürger lieber mal nicht. Die Bürger wissen meistens mehr, als man denkt. Also. Tun, sondern viele beziehen sich auf die Ergebnisse. Ja, die beziehen sich darauf, was Wissenschaft ihnen ständig einzureden versucht, diese sogenannte Alternativlosigkeit. Dann ist es gefährlich. Aber es hat wiederum mit der innerwissenschaftlichen Tätigkeit gar nichts zu tun. Ja, aber das sind zwei Ebenen. Man muss einmal die innerwissenschaftliche Tätigkeit, muss man meines Erachtens neu diskutieren. Das heißt also weg von privaten Geldern, weg auch von den privaten Universitäten, die alle ganz bestimmten Interessen. Und dann das andere ist, wie äußert sich Wissenschaft in der Politik oder auch im Weltverständnis. Und das muss meines Erachtens auch neu bestimmt werden. Danke für diese Sichtweise. Ich denke, da gibt es durchaus Diskussionsbedarf. Vielleicht beginne ich mal bei Herrn Jahn, Sie als Leiter einer Forschungseinrichtung. Was löst das bei Ihnen aus? Es löst im Moment aus, dass man dazu sehr viel sagen könnte und wir sollten das nicht tun. Ja, sondern ich bin einfach total gespannt, nochmal so Input zu bekommen, am Stück, auch von Ihnen. Ja. Also, aber und zwar, ich würde aber versuchen, knapp zu sagen, ich glaube, die Finanzierung von Forschung ist hochrelevant und die hat eine Eigendynamik, weil sie hinter sich die Frage von Ressourcenkämpfen in der Wissenschaft hat. Und weil sie das unterstützen kann, dass im Grunde Reputationssteigerungen im Vordergrund sind gegenüber dem Verfolgen von klugen Gedanken oder sowas, ja. Aber umgekehrt, irgendwie diese Systematisierung in dem Typ, wie sie es vornehmen, dem würde ich nicht folgen. Nicht etwa, weil eine Stiftung keine staatliche Einrichtung ist, bedeutet es, wenn von einer Stiftung zum Beispiel eine Professur finanziert wird, dass dadurch diese Professur diskreditiert ist. Ja, also das sind wir selber, Sie wissen sind, genau, wir sind in den Stiftungen steckt, das wissen Sie. Nein, deshalb sage ich, das ist ausdrücklich nein, dass ich, indem ich irgendwie grobe Schematisierung vornehme, Gruppen bilden, dass ich dadurch schon eine Antwort darauf habe, wie Einfluss genommen wird. Und ich werde nachher was dazu sagen, was Sie thematisieren, ist die Frage der Abhängigkeit, die entsteht über Finanzierung oder über andere Formen der Einflussnahme. Und dann ist es eine interessante Frage, wie mit diesen Abhängigkeiten umgegangen wird. Aber nicht, dem folge ich einfach, nicht indem ich das so einfach schematisiere. Und der zweite Punkt, der vielleicht am Ende nochmal eine Rolle spielt, diese Teilung, dass Wissenschaft sozusagen nur die zuliefernde Markt und der Knecht ist, und die Königin ist die Philosophie. Die darf sich für die Welt äußern. Teile ich auch in keiner Weise. Das ist für mich eigentlich ein Wissenschaftsgebäude des 19. Jahrhunderts, dem Sie folgen. Es ist umgekehrt umso wichtiger, innerhalb der Wissenschaft die Kritik irgendwie nach vorne zu bringen. Innerhalb der Wissenschaft Verbindungen zwischen Weltdeutungen und einem Verstehen von Weltveränderungen zu erzeugen. Aber im Grunde davon zu träumen, es gibt das hehre Arkan der Philosophie und das ist irgendwie von öffentlichen Geldern und deshalb unberührt und es gibt die Wissenschaft, die entweder brav arbeitet oder instrumentiert wird, das ist, glaube ich, kann ich nicht zusammenbringen mit dem, wie ich das sehe und wie ich das erfahre. Auf jeden Fall steckt da aber einiges an Diskussionsbedarf drin. Herr Stollertz, er hat auch gleich mich angestupst. Ich würde gerne auch nicht so lange davor bleiben wollen, aber ich wollte nochmal sagen, man muss natürlich die historische Dimension auch, also man braucht nur die Geschichte zu gucken und zu gucken, so einfach ist es anscheinend nicht. Also ich meine, wo kommt die Wissenschaft her? Sie hat sich in einem langen Kulturkampf überhaupt erstmal eine relative Autonomie sichern müssen gegenüber anderen Kräften, politischen Kräften, religiösen Kräften, gesellschaftlichen Kräften. Populismus, whatever. Also, und viele, viele Faktoren haben auch Wissenschaft, und sie hat sich mühsam einen Bereich erkämpft, in dem sie sozusagen in Anführungszeichen unabhängig forschen kann. Und das heißt ja nur, dass sie darüber bestimmt, ob X oder Y krebserregend ist oder nicht. Und nicht der Laie da draußen und auch nicht der Papst und auch nicht der Bundeskanzler. Ja, sozusagen, das ist die Idee, dass da ein System existiert, in dem sozusagen in Anführungszeichen sicheres Wissen versucht wird. Es wird angestrebt, es wird nie erreicht. Es ist immer nur sozusagen. Und es gibt Fragen, die lassen sich auch gar nicht beantworten, die sind jenseits der Wissenschaft. Aber die Grundidee ist, dass es eine autonome Sphäre gibt, in der die Wissenschaft definiert, was sie aus ihrer Disziplin heraus erstmal in diesem Sinne für sinnvoll hält. Und da hat er ja auf das Problem verwiesen. Wenn natürlich die Sachen selbst so verwickelt und kompliziert sind, dann lassen die sich natürlich disziplinär auch nicht klären. Das heißt, dann kann nicht eine Disziplin sagen, das ist jetzt die Wahrheit, sondern es müssen viele Disziplinen in sehr komplexen Verständigungsprozessen versuchen, das Problem so zuzurichten, dass es am Ende dann für die, dann entweder für die Wissenschaft selbst erstmal, aber dann auch für die Gesellschaft eben ein sicheres Wissen ist, auf das ich mich verlassen kann. Dass ich also in ein Flugzeug steigen kann, weil da physikalische Gesetze gelten, weil da Materialeigenschaften eine Rolle spielen, weil da Designer sich Gedanken gemacht haben und so weiter, also tausende Experten, also zehntausende, hunderttausende Experten daran mitgewirkt haben, dass so ein Teil halt fliegt. Und das waren eben nun mal alles Wissenschaftler. Am Ende. Ne? Das ist so. Also in der modernen Wissenschaft. Auch ganz früher gab es noch Amateurforscher, die haben es dann auch noch für sich gemacht und die gibt es ja jetzt auch wieder. Ja, bitte. Ja, ich wollte gerne nochmal zu dieser Debatte um die Glaubwürdigkeit und wem kann man aus welchen Gründen glauben oder nicht diesen Punkt beisteuern, dass das natürlich ein allgemeines Merkmal der Expertenrolle und des Experten oder der Expertin ist, dass man immer auch ein Lobbyist, eine Lobbyistin des eigenen Expertentums ist und als solches auftritt, zum Beispiel wenn es darum geht, Gelder für Forschung zu generieren. Also auch die Biodiversitätsforscher freuen sich über Krisen von Biodiversität, in dem Sinne, also freuen in Anführungszeichen natürlich, als dass das natürlich eine Art und Weise ist, wie man motivieren kann, dass es dafür sehr viel Forschungsgelder gibt. Also das ist, glaube ich, was man jetzt nicht ganz, also so echt so schwarz-weiß, wie das hier vorher diskutiert wurde, sehen kann. Natürlich habe ich als jemand, der sich mit irgendwas auskennt, als spezialisiert ist auf irgendetwas, ein Interesse daran, dass genau diese Forschungsrichtung mindestens bei den Fachkollegen, aber auch bei den Forschungsförderern so angesagt ist, dass es dafür eben Gelder gibt und dass es Möglichkeiten gibt, das zu finanzieren. Wir hatten vorhin ja schon im Zusammenhang mit Ihrer Frage festgehalten, dass es sehr viel jetzt bei der Frage Krise oder keine Krise, wie ist es zu bewerten, dass es sehr viel auch mit dem, ja ich sag mal mit der kollektiven Verarbeitung von des Wissenschaftsthemas in der Gesellschaft, das sehr viel damit zu tun hat. Sie als Soziologin betrachten das ja sehr aufmerksam. Was stellen Sie fest, wie nehmen Sie das wahr, wie wird Wissenschaft in der Gesellschaft verarbeitet? Naja, also wenn ich jetzt. Wo sind Chancen, wo sind Fallstricke? Also wenn ich jetzt mal bei dieser Frage dieses Vertrauens bitte. Eben bleibe, was lässt sich da vielleicht beobachten, dann würde ich sagen, dass ich meine Aufgabe als eine Wissenschaftsforscherin, als eine Wissenschaftssoziologin erstmal darin sehen würde, zu versuchen, die Debatte eben ein bisschen zu versachlichen. Also diese Schlagzeilen, die sind halt immer schnell gemacht. Ich fand, das wurde ganz am Anfang schon sehr differenziert und schon von Volker Stolz gesagt, vielleicht geht es um eine Krise von Integrität, aber nicht um eine Krise von Spezialistentum. Das zum Beispiel ist eine Differenzierung, die hört man nicht so oft. Das fand ich eben ganz, ganz toll, weil ja, so eine wissenschaftliche Herangehensweise wäre wirklich erstmal zu fragen, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Vertrauensverlust reden, wovon reden wir, wenn wir von postfaktischen Zeiten reden, was soll das eigentlich sein? Das ist eben auch eine Art und Weise, über das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft zu sprechen, Umbrüche zu postulieren, die eben auch sehr gut funktionieren. Also die Soziologen nennen das Zeitdiagnosen und da kriegt man auch Medienaufmerksamkeit dafür. Da kann man dann auch Schlagzeilen damit machen und deswegen sind solche Krisendiagnosen funktionieren halt eben sehr gut. Und es ist wirklich total interessant, dass gerade die Journalisten eben so schnell dabei sind mit dem postfaktischen Zeitalter. Vielleicht eben, weil sie auch, weil sie natürlich neben der Wissenschaft das zweite System sind, das in das Kredit gerät mit der Lügenpresse und weil sie auch angegriffen werden. Es ist ja nicht nur die Wissenschaft, die in Misskredit gerät, sondern auch die Presse wird ja oft eben mit dem Zuge dann auch diskutiert. Und die Frage ist natürlich, was hat das damit auf sich? Und mir kommt das so oft so vor, als ob solche Argumente und solche Diagnosen doch so ein bisschen, also dass man jetzt irgendwie ein postfaktisches Zeitalter hat, so ein bisschen geschichtsblind sind. Also ich würde nicht sehen können, wo dieser Wandel von Rationalität, wenn eben vorher so war, zu Post faktisch stattgefunden haben soll. Und zumindest in Herrn Weißkopfs Daten habe ich ihn eben auch nicht gefunden. Es gibt Daten zu Medienvertrauen, Daten zu Wissenschaftsvertrauen, Zeitreihen von 1990 ungefähr. Und auch da sieht man keine großen Sprünge, das ändert sich nicht. Das wird halt eben ein bisschen differenziert, das geht ein bisschen runter, aber es war ja kein ernsthafter Trend. Ne? Das hat man ja nicht, nicht sehen können. Lassen Sie uns den Journalismus gleich nochmal etwas mehr vertiefen. Ich meine, das regt ja mich ja auch zu meiner beruflichen Selbstreflexion an. Was mich gerade nochmal interessieren würde, bevor wir uns ein bisschen in eine Tiefenbohrung begeben, Herr Stollorz, gab es denn eine solche Situation, wie wir sie heute haben, wo so intensiv darüber diskutiert wird, Vertrauenskrise in der Wissenschaft, ja oder nein? Gab es so etwas schon einmal? Und wenn es so etwas schon mal gab in der Geschichte, hat man da etwas gelernt? Oder gibt es irgendetwas, was uns heute bei der Lösung der Frage behilflich sein könnte? Ja, also das ist super spannend, wenn ich das beantworten darf. Dass ja, bitte, deswegen fragen Sie. Dass es tatsächlich eben sehr, sehr ähnliche Diagnosen gibt in Großbritannien im Jahr 2000. Da gibt es einen Report, der genau eine solche Vertrauenskrise der Öffentlichkeit in die Wissenschaft diagnostiziert. Die Schlagworte aus den 90er Jahren waren BSE, vor allen Dingen auch GM Food, das war halt in Großbritannien schon sehr viel früher sehr, sehr kritisch gesehen. Und dann kam auch noch so ein Impfskandal, ein Impfpaper, das dann auch gefälscht war dazu. Und infolgedessen eben wurde so eine Vertrauenskrise diagnostiziert. Und die Wissenschaftspolitik in Großbritannien hat damals ein Instrument erfunden, hat damals eben einen Weg gesucht aus dieser Krise und hat das erste Science Media Center gegründet. Das ist eine sehr geschickte Überleitung. Ich darf vielleicht eine kurze Zwischenbemerkung einrufen, bevor das Science Media Center, es gab ja noch andere Gründungen da in dem Rahmen, auch dialogorientierte Organisationen wurden da gegründet, um mehr dialogische Ansätze da reinzubringen. Aber ich kenne die Melanie Smallman recht gut, die ist sozusagen auch in der Professorin an der UCL für Wissenschaftskommunikation und die hat damals, glaube ich, im Ernährungsministerium gearbeitet in UK und die hat auch gesagt, wir haben nicht nur ein Vermittlungsproblem, sondern wir haben ein Problem. Also so, da läuft auch in den Institutionen was schief. Also das, was Sie vorher auch gesagt haben. Ja, also wir können nicht nur sagen, jetzt wieder alles auf die Journalisten schieben oder alles auf die Wissenschaftskommunikatoren schieben und sagen, wir müssen es besser kommunizieren, so wie es die SPD gemacht hat, sondern so irgendwann erkennen, dass wir uns dann halt auch selber irgendwie... Das finde ich super, dass Sie das sagen. Genau das würde ich auch bestätigen, dass es ein Problem ist, das die Wissenschaft hat. Also es gab eben gefälschtes Paper, es gab Probleme mit der Qualitätssicherung in der Wissenschaft. Aber das Instrument, was die Wissenschaftspolitik aufgesetzt hat, tut so, als sei es ein reines Darstellungsproblem. Genau. Als sei es eben ein Problem, die Wissenschaft besser in die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Vielleicht ist ja mit dem Brexit auch ein Zeichen dafür, dass es jetzt nicht perfekt geklappt hat, alles zu lösen. Ja gut, das ist wieder ein anderes Thema. Aber wir haben auf jeden Fall, glaube ich... Wir merken schon, es ist nichts, was sich auf einem paar Schultern abwenzen lässt. Ich habe jetzt drei Fragen, habe ich jetzt gesehen. Sie waren der Erste gewesen. Ja, ich würde nur gerne kurz einmal nachfragen, also Exzellenz und so. Und gerade Großbritannien, jetzt Deutschland, das scheint mir zwei Seiten zu sein. Das eine sind Plagiate und Fälschen. Das andere ist aber auch so die Idee, peer-reviewed organisierte Publikation etc. Das scheint sich abzuzeichnen, dass dadurch Standardgeografie klassischerweise supportet werden. Also ich würde gerne auch darüber reden, was passiert eigentlich mit dem wissenschaftlichen Wissen selbst. Das war mal so ein Aufbruch in eine große Heterogenität. Das wurde sehr eingehegt auf irgendwas und eine Wahrnehmung, die wahrscheinlich nicht nur auf befristeten Stellen arbeitende Wissenschaftlerinnen haben, ist, ich muss permanent das gleiche Wissen umfassen. Und da scheint mir ein Problem zu sein, dass im Exzellenzdiskurs eben nicht darum geht, dass da jetzt auch gefälscht wird, sondern dass mit dem Wissen, was an den Institutionen produziert wird, ist das irgendwie im Eingebiete. Die Idee, wissenschaftliches Wissen als etwas, was stören soll, vielleicht nur kurz, ich habe das sehr, sehr holzschnittartig einfach nur aufgezählt vorhin. Ne? Und deshalb, das ist natürlich ein Aspekt und ich halte den für den unbedeutenderen, weil auch transparenteren ist die Fälschung, ja. Ist die direkte Manipulation. Das ist inzwischen auf dem Schirm und wird auch im Grunde immer wieder thematisiert. Genauso mit die Frage mit den Plagiaten. Viel relevanter in dieser internen Kritik an dem Exzellenzdiskurs ist diese Frage, mit welchen Metriken, also mit welchen Maßen, Klammer auf, quantifizierbar, Klammer zu, denn Exzellenz hinterlegt ist, mit den Konsequenzen, massiven Konsequenzen, angefangen von dem wissenschaftlichen Nachwuchs, bis eben diesem Wechsel, dass inzwischen eigentlich viel eher Reputationsgewinne im Vordergrund stehen, als beispielsweise einen interessanten Gedanken zu haben, ja, um es mal so zu spitzen. Deshalb, also, dass das ganz, ganz deutlich wird, irgendwie diese innerwissenschaftliche Problematik entzündet sich genau an Fragen, die sich an das Wissenschaftssystem richten und wie es sich reproduziert. Und zum zweiten Teil richtet es sich danach, wie Wissenschaft, wenn ich sie als soziale Praxis betrachte und nicht mit dem funktional-systemischen Blick, wie dort im Grunde wie destruktiv und hemmend für neue Erkenntnisse und für kluge Gedanken es ist, innerhalb eines solchen Systems immer wieder eine eigene Motivation zu entwickeln, immer wieder sich Freiräume zu verschaffen etc. pp. Also das ist eine eigene Problematik, die wichtig für die Diskussion heute ist, dass wenn wir diese Diskussion ein Stück weit auf die Füße stellen, dann eröffnet sie uns Blickweisen, die weit hinter das gehen, was ausgelöst wird durch einzelne Skandale, ja, beispielsweise BSE oder die wir hier an dem Beispiel aufgezählt hatten, grüne Gentechnik oder so. Ja. Ja, ich wollte nochmal, also ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt aufpassen, dass wir nicht alles mit allem vermengen. Also das Erste ist erstmal, die Wissenschaft selbst, und zwar rein autonom, hat eine unglaubliche Expansion erfahren in den letzten 200 Jahren. Das heißt, es gibt einfach wahnsinnig viel mehr Wissenschaft, Wissenschaftler, Institutionen, die Wissenschaft betreiben. Ja, also das ist gigantisch. Ich glaube, die schnell wachsenden Institutionen neben, glaube ich, wirtschaftlichen Unternehmen des 20. Jahrhunderts. Ja? Das heißt, wir haben eine riesen Ausdifferenzierung und insofern würde ich schon so eine These, dass heute nicht mehr erforscht werden darf, was nicht erforscht werden kann, das stimmt einfach nicht. Es wird heute viel, viel, viel mehr erforscht, als jemals auf Erden erforscht wurde. Punkt. Erstmal, rein quantitativ. Das ist so, das kann man nachweisen. Es gibt tausende von Disziplinen, es gibt Subspezialitäten und trotzdem kann man fragen, ob dabei jetzt irgendwie Probleme auftauchen. Und da tauchen natürlich Probleme auf. Weil die Frage ist, was ist an den disziplinären Grenzen? Und dann gibt es dann Thesen, nur dort, wo nicht alles schon so gesettelt ist, sondern da, wo praktisch verschiedene Disziplinen zusammenstoßen, entsteht wieder das Neue. Darf das dann entstehen? Wird das gefördert? Oder macht man immer das Gleiche? Und macht man den gleichen Stiefel 500 Jahre oder 200 Jahre oder 100 Jahre? Oder das ist ja alles sozusagen eine Differenzierung. Aber ich glaube, die Störfaktoren, die Sie so in den Blick nehmen, also ist die Exzellenz zum Beispiel jetzt, ist das die Reputationskommunikation, nimmt die so viel Raum ein im Vergleich zur Wahrheitskommunikation in der Wissenschaft selbst? Also überformt die das immer mehr? Und das ist natürlich ist insofern interessant, weil das hängt ja zusammen mit zwei Dingen, die gleichzeitig passiert sind. Das eine ist eben diese Flut an Papern, die man nicht mehr bewältigen kann. Und deswegen greift man ja auf Reputation zurück. Ich kann das nicht alles lesen, was die Wissenschaft da erforscht. Und deswegen sage ich, der ist aber wichtig, der ist bekannt und deswegen lese ich das mal zuerst. So ist die wissenschaftliche Publikation. Und das Zweite ist, also das ist sozusagen, deswegen greife ich auf Reputation zurück, weil ich keine andere Lösung habe, um das Informationsoverload sozusagen zu verhindern. Ja, das ist eigentlich der Mechanismus deswegen. Und da muss man eben aufpassen. Das andere ist dann sozusagen, dass Metriken durch die Digitalisierung möglich werden, die früher auch nicht möglich waren. Da ging man in die Bibliothek und las dann ein Buch oder die Zeitschriften, die da halt waren. Heute kann ich alle Zeitschriften digital verfügbar machen. Und gleichzeitig aber etablieren sich Geschäftsmodelle, die eben nicht mehr wissenschaftliche Publikationen in dem Sinne sind, dass da Gelehrte ihre Kommunikation veröffentlichen. Das sind einfach Businessmodelle, wo Geld abgezockt wird, von wem auch immer, der bereit ist, digital zu publizieren. Und der kann sich als Wissenschaftler tarnen, der kann so aussehen wie ein Wissenschaftler. Heute kann im Digitalen jeder ein wissenschaftliches Paper hochladen, wo auch immer, und sagen, das ist Wissenschaft. Und das ist ja auch ein Trend, und der dann dazu führt, was heißt denn das jetzt im gesellschaftlichen Umgang, wenn wir auf einmal eine Flut von, wie viel haben wir jedes Jahr? 2,5 Millionen Paper werden jedes Jahr veröffentlicht. Das ist der Output der gesamten Wissenschaft. Das ist eine ganze Menge Holz. Allein die alle sich anzuschauen, ist ja schwer möglich. Aber ich muss mir jetzt gerade mal die Meldungen noch anschauen. Sie waren der Zweite und dann hatten wir einfach noch. Selbstverständlich. Ich habe gerade ein bisschen zu schwimmen. Und zwar frage ich mich, ob nicht hier viele ganz verschiedene Definitionen von Wissenschaft haben. Würde mich mal interessieren, wie Sie das definieren. Ich dachte immer, Wissenschaft ist ein Prozess, der nach Regeln abläuft und der eingesetzt wird für verschiedene, ob das beim Max-Planck-Institut ist oder bei VW, irgendwie diese Fragen zu klären. Aber, und dann kann ja ein Misstrauen natürlich entstehen, dass es falsch eingesetzt wird. Aber Die Wissenschaft muss ja deshalb noch nicht still sein. Die Frage ist, wie definieren Sie denn überhaupt Wissenschaft? Was ist? Vielleicht spielen wir den Ball an Herrn Weißkopf, wie man sieht. Machen das Wissenschaftler. Also Sie müssen jetzt das hier. Also wir geben tatsächlich am Anfang auch keine Definition von Wissenschaft raus. Also weil ich glaube, das würde in den Telefoninterview die Leute überfordern. Aber wir sagen zum Beispiel, dass wir Naturwissenschaft und also dass wir alles meinen: Naturwissenschaft, Sozialwissenschaft, Geisteswissenschaft. Ich würde jetzt sozusagen der Definition des Herrn ungefähr folgen. Ich glaube, es gibt viele verschiedene Arten, aber es kommt da vor allem darauf an, dass man sich an gewisse Regeln hält und methodisch sozusagen zu einem Wissen kommt. Das ist letztendlich Wissenschaft im Prozess, aber ich glaube, das werden wir heute Abend sicherlich nicht lösen, alle unterschiedlichen Vorstellungen von Wissenschaft jetzt hier im Raum zu klären. Aber die Regeln, die Sie angesprochen haben, das ist ja etwas, was ja immer wieder auch in dem Kontext nachgefragt wird und wo ja auch, wir haben es auch auf einer Ihrer Folien gesehen, wo ja auch Zweifel durchaus bestehen, sind diese Regeln da? Ist da die Regeln sind da. Ist das also, es gibt unsexy, die Regeln der DFG für gute wissenschaftliche Praxis. Sie gibt es, aber, wenn wir natürlich irgendwie Nachwuchswissenschaftler fragen, dann sehen wir das jetzt selbst unter den Doktoranden und Postdocs nicht alle diese Regeln wirklich verinnerlicht haben und gut kennen, sagen wir es mal so, zurückhaltend. Ja. Ich würde jetzt keine Unredlichkeit hier hinten unterstellen wollen. Ich glaube, das sind halt verschiedene Mechanismen, die manchmal dazu führen, dass wir Dinge sehen in der Wissenschaft, die wir eigentlich nicht sehen wollen. Plagiate, ich sage mal, vielleicht Missinterpretationen von Ergebnissen, wo man sagt, naja, das ist jetzt noch nicht genau das, was ich mir erwartet hatte, aber vielleicht, wenn ich an den Daten noch ein bisschen feile, dann wird es schon mit dem Sternchen, das die Signifikanz ausdrückt. Also sowas soll ja vielleicht die manchen Wissenschaftler unter Druck auch gemacht haben und der Druck ist immens. Also ich glaube, das ist ja auch das, was wir vorher diskutiert haben. Das ist, glaube ich, vielleicht auch, das ist wirklich ein Punkt, wo ich auch sage, das ist das, wo wir das wirklich Problem auch haben, ja. Der Wettbewerbsdruck in der Wissenschaft, der führt natürlich dazu, dass solche Dinge passieren und die Nachwuchswissenschaftler mit ihren befristeten Verträgen sind immens unter Druck, ich zeige mal, mehrere Paper im Jahr rauszuhauen. Wenn sie dann irgendwann zur Professur kommen wollen, dann wird es irgendwann wirklich schwierig und ich glaube, da muss man sicherlich seitens des Wissenschaftssystems ran, wenn man das verändern möchte. Aber das ist ein kleiner Baustein. Wettbewerbsdruck ist nun sicher ein gutes Stichwort. Frau Reuter, Sie als forschende Professorin, wie beurteilen Sie das? Ja, also ich würde vielleicht noch ein bisschen grundsätzlicher sagen, dass also Wissenschaft als eine soziale Praxis sich von anderen sozialen Praxen unterscheidet durch diesen Handlungstypus der Forschung und der Publikation. Und das folgt eben noch grundsätzlicher, würde ich auch sagen, bestimmten methodischen und Regeln und bedient sich eben Theorien und Begriffen. Und das führt halt dazu, dass man immer in einem Kommunikationszusammenhang ist. Also Wissenschaft ist für mich ein Kommunikationszusammenhang oder ein Handlungszusammenhang, der aneinander anschließt. Also man kann keine Dinge tun, die nicht auf irgendwas Bezug nehmen, was andere vorher gemacht haben. Und man muss alles, was man tut, mit Daten unterlegen. Es müssen Daten vorkommen und man muss die Daten zeigen, man muss die Daten publizieren. Also die Publikation ist sozusagen das Element, was dazu führt, dass man sagt, okay, das ist jetzt sozusagen ein Wahrheitsangebot, das ist ein Beitrag zur Wissenschaft, den man erstmal jetzt zur Kenntnis nimmt und mit dem man sich dann auseinandersetzt. Das heißt noch lange nicht, dass das richtig ist oder wahr. Aber welche Originaldaten sind beispielsweise offen immer? Ja? Also das wäre ja auch mal ein Anspruch, der mal gestellt werden könnte. Und die müssen ja eigentlich auch 30 Jahre vorgehalten werden. Vorgehalten, ja, aber sie werden nicht also dargestellt oder dargelegt, dass jeder sie gut nutzen kann, beispielsweise für eine Replikationsstudie. Auf Anfrage müssten sie zugänglich sein. Müsste. Um auf den Aspekt, den Sie vorhin eingebracht hatten, anzusprechen. Wir haben natürlich noch das Peer-Review-Verfahren bei den Publikationen. Das heißt, es muss erst noch einmal auch von anderen Wissenschaftlern abgecheckt worden sein, das Ganze. Jetzt habe ich hier drei Fragen. Sie, vor dem Hintergrund, dass Sie schon so schön einsteigen in die Diskussion, Sie sehen es mir bitte nach, dass ich die Runde später nicht nochmal öffne. Wir sind schon hier so geöffnet, dass ich bitte, dass Sie sich jetzt mit Ihrem Punkt einbringen. Ich wollte nochmal auf die wissenschaftliche Arbeit zurückkommen. Ich meine, es gibt klare Regeln. Ja, die wissenschaftliche Arbeit muss selbstständig sein, sie muss objektiv sein, sie muss nachprüfbar sein, sie muss verifizierbar bzw. falsifizierbar sein. Erst Müller Popper ist der Schwerpunkt auf die Falsifizierbarkeit gelegt worden, weil das tatsächlich die kritische Wissenschaft letztendlich ja, ausmachen. Und ich meine, das kann man doch so ziemlich simpel auch sagen. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es keine wissenschaftliche Arbeit. Punkt aus. Ja, und ich denke auch, diese ganzen Diskussionen um Fake News oder postfaktisch, das hat eigentlich zum Ausdruck gebracht, dass die, sag ich mal, herrschende Wissenschaft es nicht mehr verträgt, wenn Fakten in wissenschaftliche Arbeiten eingetragen werden, die der herrschenden Wissenschaft nicht passen. Das sieht man zum Beispiel in vielen Bereichen, sieht man das, wo kritische Wissenschaftler auch Schritt für Schritt aus der Uni entfernt werden oder sich selbst entfernen aus der Uni, weil sie zu anderen wissenschaftlichen Ergebnissen kommen. Also ich denke da zum Beispiel auch an die Frage, wer ist für die Klimaveränderung verantwortlich. Da ist die Wissenschaft sich überhaupt nicht einig, aber nach außen wird so getan, als ob es einzig und allein der Mensch sei und das CO2-Problem. Also ich will damit nur sagen, dass das genau diese Knackpunkte sind, wenn Wissenschaft sich abhängig macht, wenn Wissenschaft ihre Objektivität verliert. Das, denke ich, ist ein Hauptproblem, was wir haben. Ja, und ich komme nochmal darauf zurück, die Wissenschaft ist keine Philosophie. Und sie wird aber so, sie wird sozusagen als eine Art Welterklärung. Das ist sie nicht. Oh. Ich würde gerne an der Stelle noch die beiden Meldungen aus Ihrem Umfeld gerade integrieren. Sie hatten sich unmittelbar in Bezug auf Ihren Nachbarn gemeldet. Genau, ja. Der Jan hat schon gemeint, man muss also nicht für die Diskussion jetzt gar nicht in diese Richtung lenken wollen. aber so ein paar Sachen möchte ich nicht im Raum stehen lassen. Das Erste, ich glaube, man sollte eine gewisse Lanze auch für Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen brechen. Also weil die Diskussion jetzt gerade so ein bisschen vielleicht leicht abdriftet, dass wir jetzt viel über Plagiate, Fälschung etc. reden. Nicht, dass der Eindruck entsteht, also ich würde mich herausnehmen, dass irgendwie 99% aller Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sehr, sehr integer und sauber arbeiten. Vielleicht sind 98, vielleicht sind 98,5. Also ich würde mich da sehr auf eine sehr hohe Zahl festlegen. Sicher nicht, also ich gebe dir vollkommen recht, die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis sind deutlich unbekannter, als sie vielleicht sein sollten. Aber expressiv, also sie sind natürlich implizit im System drin. Also sie werden quasi in den Arbeitsgruppen etc. werden die halt implizit vorgelebt und dadurch sind sie im System drin. Also von daher glaube ich, sind diese ganzen Plagiate, Fälschungen tatsächlich, sind die schwarzen Schafe, die es sicherlich gibt, aber die man jetzt nicht irgendwie nach ganz vorne stellen sollte, wenn man über das wissenschaftliche System redet. Okay, gut. Ich muss jetzt ein bisschen auch mit Blick auf die Uhr würde noch ein bisschen Struktur reinbringen, weil wir auch noch zwei Punkte haben, über die wir noch gar nicht gesprochen haben und die wir Ihnen auch noch anbieten wollten. Ich würde gerne Sie jetzt die Replik unmittelbar einbauen. Dann hatte ich Ihre Meldung noch, ich hatte Ihre Meldung und dann würde ich im Anschluss danach gerne eine Zäsur setzen, damit wir endlich über den lange angekündigten Punkt, was machen die Journalisten eigentlich in dem Spiel, auch noch mal zu sprechen kommen. Bitte, Frau Rödder. Ja, ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schade, dass es so viel, also würde ich Ihnen auch ganz zustimmen, so viel um Plagiate jetzt geht, weil ich tatsächlich auch denke, dass das ein Problem ist, das irgendwie für sich steht, aber gar nicht das, um das es bei diesem Vertrauensthema eigentlich geht. Sondern dass das Sachproblem, auf das diese Debatte eben verweist, tatsächlich ist, dass das eben mit der Wahrheit und den Fakten und der Evidenz nicht ganz so einfach ist. Und da würde ich auch denken, dass das Bild, also was Sie jetzt auch von Wissenschaft gezeigt haben, vielleicht auch ein bisschen unterkomplex ist. Also Meinungsverschiedenheiten unter Sachverständigen sind total normal in der Wissenschaft. Das ist nicht krisenhafte Wissenschaft und das ist auch nicht so, dass da eine dann fälscht, sondern das ist der absolute Normalfall. Und auch diese Publikationen, das sind sozusagen Wahrheitsangebote, das sind Plausibilitätsschwellen, die diese Themen dann genommen haben bei irgendwelchen Gutachtern. Und das heißt noch lange nicht, dass dann die Wissenschaft der Meinung ist, das sei jetzt wahr. Und dass das nicht auch revidiert werden kann. Das ist der normale wissenschaftliche Prozess. Wir haben den aktuellen Sachstand und da wird in vielen Dingen revidiert. Das wissen wir halt eben aus der Wissenschaftsgeschichte, dass das eben auch komplett dann in eine ganz andere Richtung gehen kann. Aber er wird eben von der Wissenschaft revidiert und, er wird und nicht von Nichtwissenschaft. Das ist der Unterschied. Die Anschlüsse können halt von diesem oder von jenem herkommen. Aber die Frage ist halt, und da leite ich dann zum nächsten Thema Journalismus über. Bitte also, wenn nicht, wir sozusagen haben noch zwei Fragen. Die Voraussetzung schon ist, dass die Experten streiten in vielen Themen und gerade in den aktuellen und gerade in den politiknahen und gerade in den, die interessant sind. dann ist ja wirklich die Frage, wie man das kommunizieren soll. Und ist der IPCC, der Weltklimarat, mit seiner Monopolstellung die eine Stimme der Wissenschaft, der Konsens? Das ist eine Möglichkeit, hat einige Erfolge, hat viele Vorteile, aber hat offensichtlich auch Nachteile, die man an der Klimadebatte eben sehen kann. Andere wählen vielleicht andere Wege, und das ist wirklich eine schwierige Frage, die ist nicht trivial, sich zu überlegen, wie viel Dissens in die Öffentlichkeit getragen werden soll und an welchen Stellen die Wissenschaft schließen soll, an welchen Stellen Dinge in der Öffentlichkeit diskutiert werden sollen und welche Rolle die Journalisten dabei spielen sollen. Herr Herr, ich wollte nur zwei Dinge auch nochmal versuchen machen, klarzustellen, und ich hoffe, dass wir noch dazu kommen, das Ganze nochmal von der anderen Seite her zu beschreiben, wie denn im Grunde Forschungsprozesse aussehen können, die ein Stück weit das aufnehmen und damit umgehen, was wir hier kritisch beschreiben, dass es nicht verloren geht. Das eine ist, das wäre vollkommen misleading, dass es im Wesentlichen um Plagiate solche Dinge geht. Absolut. Das war ja nur eine Diskussion, um den Punkt auf etwas anderes zu richten, und das war wesentlich, wie das Wissenschaftssystem selbst Effekte erzeugt. Und die liegen wo ganz anders in diesem Exzellenzdiskurs, die dazu führen, dass eine bestimmte Art, vernünftig irgendwie zu arbeiten, irgendwie immer schwieriger wird. Das war die Fragestellung und das lag im Vordergrund. Ja. Und das Zweite, anknüpfend an das, war auch vorhin schon mal der spannende Punkt, dass die innerwissenschaftliche Debatte, die völlig zu Recht darüber geführt wird, über die Problematik mit Objektivitäten zu arbeiten, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass die auf eine bestimmte Weise mit Erwartungen in der Gesellschaft kollidiert, die im Prinzip gerne klare, einfache Lösungen hätte auf Fragen. Ja. Und das ist einer der Punkte, von denen ich am Anfang gemeint habe, die diese Diskussion mit der Vertrauenskrise interessant macht. Strukturelle Punkte, wie eigentlich in sich völlig angemessene Prozesse, ja, in dem, wie sie in diesem Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft aufeinandertreffen, sowohl das Bedürfnis, klare Antworten, gebrauchsfähiges Wissen zu bekommen, ist legitim, als auch es selbstverständlich ist, das Objektivitätspostulat in dem alten Sinne aufzugeben, denn wir müssen das, ja, wie das, in dem es aufeinandertrifft, tatsächlich Effekte erzielt, die nicht mehr einfach nur auf Einzelthemen bezogen sind, sondern tatsächlich ein Verhältnis berühren von Wissenschaft und Gesellschaft. Vielleicht einige so einmal, also kurz. Vielleicht sind es nur Medien, vielleicht doch eher nur Medien und Politik, die dieses Schwarz-Weiß wollen, oder vielleicht will es gar keine, ich weiß es nicht. Wir haben nämlich auch das den Bürger gefragt, wie sie das denn wahrnehmen, dass Wissenschaft mal das und mal das sagt, sozusagen, jetzt ein bisschen platt gesagt, ja. Dann haben die gesagt, naja, das ist schon manchmal schwierig, dann herauszufinden, was eigentlich die richtige, was die Wahrheit sozusagen in Anführungsstrichen ist und das einzuordnen. Aber mehr als zwei Drittel der Leute haben auch gesagt, genau das ist aber notwendig und das ist Wissenschaft. Und es ist richtig, dass Wissenschaft so ist. Ja, das ist schwierig für uns, aber es ist völlig okay. Ja, und das war ein sehr überraschendes Ergebnis für mich, fand ich. Aber auch wieder, wo man es vorher schon von den Bürgern gehabt hat, also wir sollen die Bürger auch nicht unterfordern. Die sind manchmal, und das erlebe ich in vielen Veranstaltungen zur Wissenschaftskommunikation, viel, sage ich mal, klüger als wir denken, ja, und, oder als viele denken. Und von daher bin ich da immer vorsichtig bei solchen Aussagen. Das erleben wir im Hörfunk auch. Jetzt, Sie haben sich schon ganz lange gemeldet. Was haben Sie auf dem Herzen? Einige Sachen sind jetzt inzwischen schon gesagt worden, aber was doch nochmal mir ganz wichtig ist, vielleicht herauszustellen, also wir haben das immer wieder betont, die innerwissenschaftliche Diskussion, die ist halt ungeheuerlich wichtig und auch die Selbstreinigungskräfte der Wissenschaft. Und da stellt sich schon an manchen Stellen die Frage, wenn wir wachsende Studierendenzahlen haben und Betreuerquoten, meinetwegen an der Goethe-Universität, sagen wir mal 93 Studierende auf einen Professor, da sind noch gar keine Doktoranden drin, wie das noch funktioniert, und da sehe ich schon eine Gefahr. Ohne jetzt das Thema der Qualität in der Wissenschaft und Glaubwürdigkeit da weiter untergraben zu wollen, aber ich glaube, da muss das System einfach auch mitwachsen und sich vielleicht bei manchen Stellen auch neu erfinden. Bitte. Ja, ich wollte vielleicht nochmal mit einem anderen Blick auf diese Vertrauenskrise zurückkommen. Also kurze Erinnerung an die friedliche Nutzung der Atomenergie. Da gab es einen expliziten Streit von Experten und den sogenannten Gegenexperten. Die Experten haben bestimmte Modelle und Funktionen methodisch-wissenschaftlich beschrieben. Die Gegenexperten haben eher geachtet auf die Selbstbegrenzung von bestimmten Aussagen. Und darüber hat sich dann in Deutschland, denke ich, eine ganze Kultur entwickelt, die auch darin mündete, dass man sagt, diese Technologie ist zu komplex, sie ist nicht mehr steuerbar und es gibt auch Alternativen, die dazu wissenschaftlich hervorgebracht werden. Das ist für mich ein Zeichen von Experten- und Gegenexpertenstreit in der Arena der Wissenschaft selbst. Und das finde ich sehr wichtig, weil daraus haben sich auch ganze Institutionen gegründet in Deutschland, zum Beispiel das Öko-Institut und so weiter. Das andere, was ich noch betonen wollte, ist, dass die Wissensbereiche, die eine sehr hohe Eingriffstiefe haben, beispielsweise die Gentechnik, die ja dann über bestimmte Ketten zum Beispiel eine DNA-Veränderung weit in die Zukunft reichen, die Skepsis umso größer ist, je tiefer die Eingriffstiefe ist. Und ich denke, dass dort auch bestimmte Wissensformen des Laien als wichtige Fragestellung an die Wissenschaft eine Rolle spielen und die Wissenschaft dort gefordert ist, sie mit aufzunehmen. Dass es eben nicht in einem innerwissenschaftlichen Raum bleibt oder im Raum der Ethik oder der Philosophie, sondern dass der Bürger sozusagen dort ein Anrecht hat, seine Fragen wissenschaftlich ausgearbeitet zu bekommen. Ich finde, das spiegelt sich sehr gut in diesem Kompass. Und wir kommen wieder rein. Bitte. Dazu. Wir leben in einer verwissenschaftlichen Welt mit einer riesen Eingriffstiefe, wo ein Spiegel der mögliche Klimawandel ist. Die Aufgabe an die Wissenschaft ist auch wiederum in diesem Kontext, sie hat es nicht nur verursacht, sie hat auch Lösungen zu entwickeln. Also nochmal vielleicht ein Plädoyer gegen die Philosophie, sondern für eine gesellschaftlich orientierte. Aber Sie sprechen jetzt einen Punkt wieder an, der uns ja eben schon einmal kurz aufblitzend beschäftigte. Es geht ja auch um die Vermittlung von Wissenschaft. Wie gelangt eben die Erkenntnis aus dem Labor in die Öffentlichkeit und zwar in einer Art und Weise, die jetzt auch wirklich dem Ergebnis gerecht wird und die es in einer sachlich abwägenden Art und Weise abbildet. Und da kommen wir jetzt tatsächlich nochmal zu dem Bereich Wechselspiel zwischen PR-Abteilungen von Forschungsinstituten, Wechselspiel mit dem Journalismus. Denn ich muss gestehen, ich finde das persönlich, dass es jetzt mehrfach um Plagiate heute Abend ging. Ich finde es jetzt gar nicht mal so schwierig, weil das natürlich die Dinge sind, wo viele Kollegen auch aus dem Journalismus durchaus dann draufspringen. Und wenn man dann sagt, okay, da gibt es jetzt ein Plagiat irgendwo in der Forschung, dann wird das, weil es einfach greifbar ist, das Ganze, wird das gern mal größer gemacht, als es auch manchmal notwendig gewesen wäre, das so groß zu machen. Und dann hat man aber einen Präzedenzfall, der nach dem Schneeballprinzip in allen Kanälen hoch und runter geht. Und dann ist das dann hinterher das, was das Bild der Wissenschaft zumindest für eine Zeit lang prägt und vielleicht einen etwas unangenehmen Nachgeschmack hat. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch genügend, gerade auch Fachjournalisten, na gut, es gibt zunehmend weniger Fachjournalisten, aber es gibt sie immer noch, die mit einer größeren Sachlichkeit und mit mehr Abwägung da herangehen. Herr Stolz, Sie sind hier der Chef vom Science Media Center und Sie haben sich ja gegründet in dieser Organisation, um Journalisten auch Handwerkszeug zu geben, um solche kontrovers zu diskutierenden Themen in der Objektivität auch stemmen zu können. Wie betrachten Sie wie betrachten Sie das Thema Wissenschaft in der Vertrauenskrise aus der Perspektive Journalismus PR heraus? Schwierige Frage. Also, was kann ich sagen? Also erstmal würde ich sagen, dass Wissenschaftsjournalismus ist die Disziplin, die die Wissenschaft beobachtet, aber nicht um die Wissenschaft sozusagen zu vermitteln ans gemeine Volk, sondern eigentlich genauso den Aspekt, den Sie hatten. Also ich trage eigentlich Erwartungen der Gesellschaft an die Wissenschaft heran. Ich sage also, wisst ihr das denn ganz genau, was ihr da gerade behauptet habt? Oder habt ihr da noch Lücken? Müsst ihr da weiterforschen? Das reicht mir noch nicht. Das heißt ja, der Journalist tastet das System ab, nimmt Debatten auf, die laufen und versucht sozusagen die Wissenschaft zu befragen, welche Erwartungen sind sozusagen die, die den öffentlichen Diskurs bestimmen. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension, warum, da könnte man sagen, kann ja jeder Journalist machen, kann ja jeder die Erwartung. Ja, aber kann es jeder gleich gut? Ja, die Frage des Wissenschaftsjournalisten ist eben, weil er eben spezialisiert ist, sage ich jedenfalls, das ist meine These, auf die Beobachtung des Systems Wissenschaft und nicht auf die Beobachtung des Systems Politik oder Wirtschaft oder Kultur oder Kino oder whatever, Er beschäftigt sich halt professionell mit Wissenschaft und lernt dabei, hoffentlich, wenn er ein sehr anständiger Wissenschaftsjournalist ist, er lernt halt zum Beispiel Expertise, die ja immer fachspezifisch ist und extrem schwer zu beurteilen ist. Ja, also das kann er natürlich nicht in jeder Fachdisziplin, aber er kann sehr wohl einen Amateur von einem professionellen Wissenschaftler unterscheiden. Oder das lernt er zu unterscheiden. Er weiß eine Publikation in bestimmten Kontexten als sozusagen vertrauenswürdiger einzuschätzen als eine Selbstpublikation von irgendeinem Menschen. Das ist nicht mit Blick auf Wahrheit, endgültige Wahrheit gedacht, sondern einfach sozusagen, man lernt Kriterien, wie man prüft, ob oder nicht sicheres Wissen vorliegt. Das ist sozusagen, und warum lernt man das? Weil man mit verschiedenen Disziplinen einfach ständig in Interaktion gestellt. Das ist halt die Professionalität, ja, die man halt entwickelt. Aber was mache ich dann als Wissenschaftsjournalist oder als Journalist, der diese wissenschaftsjournalistische, diese fachjournalistische Prägung nicht hat und der jetzt eben mit einem Ressort irgendwo zwischen Kaninchen und Lokalpolitik dann eben auch seinem Rezipientenkreis diese Nachrichten ja, verkaufen muss, anbieten muss? Ja gut, wir haben ja öffentliche Debatten, die laufen, und er hat jetzt gerade eben das Stichwort Gegenexperten, das war sozusagen die 70er Jahre, Klaus Traube, jemand, der aus der Atomindustrie sozusagen da heraus, und da waren ja noch andere, die dann gesagt haben, so geht das nicht weiter, da ist ein defizitäres Risikomodell, das muss eben erweitert werden. Das gab es ja sozusagen, diese Gegenexperten. Wir haben ja heute eher das Problem, dass wir eine Flut von sogenannten Scheinexperten haben, die in Talkshows rumsitzen und Dinge erzählen und die auch populär Aussagen treffen, die sich wissenschaftlich anhören, aber sozusagen purer Unsinn sind. Und die bevölkern sozusagen diese öffentlichen Räume immer mehr. Die werden teilweise auch von Akteuren auf diese öffentliche Bühne gestellt, weil sie kommerzielle Interessen haben und irgendwelche Themen nicht so gerne diskutiert haben. Es gibt ja ganze Forschungsinstitute, die dann eben gekauft werden, um bestimmte PR-Botschaften praktisch unters Volk zu bringen. Und der Journalismus ist die Disziplin, die dem sozusagen entgegenzustehen hat. Das heißt, wir sind, also als Wissenschaftsjournalisten, letztendlich Vertrauens- oder Misstrauensvermittler, indem wir sagen den Leuten, auch wenn sie es nicht im Detail verstehen, ist das vertrauenswürdig, ja oder nein? Also ist die Aussage, dass Glyphosat nicht krebserregend ist, vertrauenswürdig, ja oder nein? Das ist die Frage, die sich in der öffentlichen Debatte stellt, denn am Ende muss es entschieden werden. Die Politik muss entscheiden und muss es entweder zulassen oder eben nicht zulassen. Aber Sie bieten doch vom Science Media Center auch Hilfestellungen an für Journalisten mit fachlichem Defizit. Ja, was heißt fachlich? Ich will gar nicht Defizit sagen. Wir bieten, also unser Modell ist, die Wissenschaft ist kompliziert. Ja. Es kommen wissenschaftliche Veröffentlichungen raus, die extrem komplex sind. Und wir bieten Expertise an, wie man mit so einer Komplexität umgeht. Das heißt, wir haben Wissenschaftler an Land, die Experten sind in diesen Themengebieten. Und die können zum Beispiel eine neue wissenschaftliche Publikation, die ja erstmal nur ein Angebot ist, einordnen. Passt das? Ist das methodisch sauber? Ist das irgendwie, ne, ist das ein Aspekt, der wirklich diskutiert werden muss? Oder? Das heißt, wir bieten diese Expertise an. Und Journalisten können die dann in ihre Berichterstattung halt einbeziehen. Und hoffentlich in dieser Form, dass wir eben bezogen auf das Wissenschaftssystem diese Expertisen halt bringen. Also ich sage es mal krass gesagt, Herr Köhler ist bei uns kein Experte. Also weil er eben diese Definition eines fachlichen Experten bezogen auf das, was er in der Öffentlichkeit behauptet, bei der Stickoxid-Debatte einfach nicht hat. Er hat keine wissenschaftliche Track Record. Ich meine, es ist ja und das ist halt ein Unterschied. Das heißt ja nicht, dass er, theoretisch könnte er ja recht haben. Ist ja möglich, in der Wissenschaft ist alles möglich. Kann ein neuer Einstein kommen, der hat eine neue Theorie und der war, hat in keiner Wissenschaft angedockt und hat, es ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wenn ich mich sozusagen verlasse, gehe ich durch die linke Tür oder gehe ich durch die rechte Tür, dann ist es vielleicht manchmal besser, sich sozusagen auf die Tür zu berufen, in der verlässliches Wissen zumindest angestrebt wird. Ich meine, es ist ja schön, dass es so ein Angebot seitens SCM etc. gibt. Die Journalisten nehmen natürlich das auf, was ihnen auch von den Pressestellen von Forschungsinstituten vorgegeben wird. Und jetzt ist eine Frage, die sich mir da stellt, haben die möglicherweise auch einen Anteil an der Ursache unserer Diskussion? Hat man möglicherweise eben falschen Ton zuletzt kommuniziert, um Gehör zu finden, zu sehr auf die Buschtrommel gehauen? War man zu werbend? Hat man zu viel Absichtserklärungen rausgehauen? Zu viel über Dinge, die vielleicht berichtet oder ja zu viele Dinge reingespielt in die Presse und in die Öffentlichkeit, die vielleicht eine hauspolitische Relevanz in einer Universität oder so haben, die aber ehrlich gesagt hier den Normalbürger keine Bohne interessieren und haben da vielleicht nicht auch die Wissenschaftsorganisation zu einer gewissen Verbesserung beigetragen und wir ein Stück weit baden wir das jetzt aus, indem wir eben über Vertrauensverlust sprechen? Sie haben, war das ein Nicken, Frau Reuter? Ja, also erstmal wir können beide, gerne, Dann können wir beide. Aber Scholz, der musste so lange schweigen und so weiter. Ich warte auf den Punkt. Ja, das kann ja der Weiß kommen. Also erstmal die Quantität von, ich nenne es jetzt einfach mal Presse, sogenannten Pressemitteilungen, die eben ja auch heute im Internet veröffentlicht werden, also keine eigentlichen Pressemitteilungen mehr sind, die stehen einfach im Internet. Die sind natürlich massiv gewachsen. Und das hat in der Tat Kollateraleffekte. Ich sage jetzt mal, wenn ich eine Pressemitteilung rausgebe und sage, ich habe ein neues Medikament und in 5 Jahren wird Alzheimer Geschichte sein, es ist 5 Jahre später, Alzheimer ist keine Geschichte, dann fragt sich ja jeder Laie, wieso ist das Medikament gekommen? Das wurde doch angekündigt, die Wissenschaft hat gesagt. Wenn ich also in einem Jahr 20 Pressemitteilungen lese, in denen immer wieder Dinge behauptet werden, die dann nicht eintreten, dann wird sich jeder Laie irgendwann fragen, das ist aber komisch, wieso sagen die das ständig? Warum machen die das? Wir haben über Exzellenzstrategien, Reputationsmanagement gesprochen. Das machen die deswegen, weil halt da die Politik auch Forschungsgelder in Gebiete steuert, die dann halt Aufmerksamkeit erregen. Aber das hat halt als Kollateralschaden, als Nebenwirkung, einen Verlust in solche Vertrauensinformationen. Das sollte die Wissenschaft sozusagen tunlichst nicht tun. Also sie sollte nicht Dinge verkünden, die sie nicht... Sie soll nicht Erwartungen wecken, die sie nicht sozusagen einhalten kann. Das wäre eine kluge Zurückhaltung, würde ich jetzt empfehlen. Aber ich kann ja der Wissenschaft keine Empfehlung machen, weil sie macht ja das, was sie macht. Und sie macht das ja deswegen, weil die Politik darauf reagiert und dann eben Gelder in Bereiche investiert, die vielleicht aber Forschungstechnik das hinhergeben. Doch, du hast dich ja zumindest mit angestoßen, diese sozusagen Empfehlungen oder Leitlinien, die wir ja dann entwickelt haben. Wir haben angestoßen durch die Arbeit im Signer-Kreis, das ist ein kleiner Thinktank von Wissenschaftskommunikatoren, Journalisten und so weiter, dann mit dem Arbeitskreis gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen Leitlinien für gute Wissenschafts-PR entwickelt, wo unter anderem auch drinsteht, wir wollen Quatsch lassen, so nicht wortwörtlich, aber so ähnlich, so, ja, dass dann irgendwie eben viele Dinge auch nochmal anders betrachten soll, bevor man sie rauspustet sozusagen. Wir sollen nicht übertreiben, wir sollen eben keine falschen Erwartungen wecken. Das ist alles dort in diesen Leitlinien für gute Wissenschafts-PR beschrieben, weil wir eben auch gesehen haben, dass wir hier unter diesem hohen Wettbewerbsdruck, dass oftmals Dinge rausgehen, die eben vielleicht nicht so ganz in der Qualität sind, wie wir uns das wünschen würden. Dass es natürlich aber auch direkt im Internet steht, ja, dass jeder diese Pressemitteilung direkt lesen kann und es nicht wie vielleicht vor 10, 15 Jahren noch durch die Hände von Wissenschaftsjournalisten geht, bevor es dann zu einer Veröffentlichung kommt. Also wir haben viel mehr Verantwortung und dieser Verantwortung wollen wir gerecht werden. Und da sind wir auch gerade in einem Prozess drin, auch in der Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen. Aber ich würde auch sagen, jetzt ist nicht so mächtig ist die PR in der Wissenschaft auch, glaube ich, nicht, dass wir jetzt dazu sagen, die Schuldigen daran sind, dass wir heute Abend über Vertrauenskrise in die Wissenschaft reden. Jetzt bin ich ja gespannt, wer am Ende der Schuldige schlussendlich ist. Herr Jahn, Frau Rötter kennt ja beide Seiten sehr gut, sowohl die des Wissensherstellers als auch die des Wissensdarstellers. Herr Jahn beschäftigt sich damit auch sehr intensiv. Sie wollten da gleich drauf bezogen. Ich wollte einen nur ganz kurz. Bitte. Insofern noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil ich diese Idee, wie, sage ich jetzt mal, mein Verständnis kritischer Wissenschaftsjournalismus arbeitet, die finde ich sehr klar und finde auch, dass es die Siegner-Erklärung gibt und was da drin steht, total wichtig. Und auch wie die Arbeit. Ich würde nur sagen, das ist eben nicht die Regel. Und deshalb, wenn ich jetzt von diesem, ich habe ja gut verstanden, dass Sie sehr direkt fragen wollten, wie können Sie von ihm lernen, ja, aber wenn ich diese individuelle Perspektive jetzt zurückstelle und sage, wie ist denn diese Vermittlung, für die Wissenschaftsjournalismus, Wissenschaftskommunikation steht, in zu sehen, in ihrer Bedeutung für diese Problematik, mit die wir diskutieren, da entsteht ein bisschen ein anderes Bild. Und das sind einfach zwei, finde ich, wesentliche Punkte, dass die hehren Ziele in der Sonntagsrede immer alle da sind, ja, aber dass die realen Abteilungen, die inzwischen ausgebaut werden, die expansiv sind, deren Aufgabe, soweit ich das überblicken kann, ist im Wesentlichen natürlich primär auf PR und Marketing orientiert. Ich meine jetzt nicht den Wissenschaftsjournalismus, sondern die Abteilungen, beispielsweise in den großen Wissenschaftseinrichtungen, die ausgebaut werden. Ja. Das heißt, man müsste sozusagen mal ein Augenmerk eher haben, wie die Kriterien, die Sie entwickeln, die Vorstellung, die Sie haben, wie kommen die denn in diese im Moment sich ja in Veränderungen befindlichen mediären Strukturen hinein und werden dort im Grunde Standard. Und da haben Sie ein ganz ähnliches Problem, wie wir das vorhin für die Wissenschaft diskutiert haben. Absolut. Also bezogen auf den Journalismus ist sozusagen auch der Journalismus ist ein wahrheitssuchendes System, so wie die Wissenschaft auch, würde ich behaupten, aber nur normativ. Also realiter, wie er sich als Sozialsystem eben sozusagen darstellt. Und da kann man ja ganz brutal sagen, das Geschäftsmodell für Zeitungs- und Online-Journalismus ist tot. Da gibt es keins mehr. Das ist das, was 100 Jahre funktioniert hat, ist weg. Wir haben noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wir haben sozusagen eine Riesentransformation, die so die gleichen Phänomene erzeugt, wie sie auch die Wissenschaft hat. Da läuft was heiß, da werden Inhalte publiziert, die nicht mehr hingehören, da werden Dinge zirkuliert. Und wir haben natürlich, und das wäre jetzt schon so etwas, was wir jetzt gar nicht diskutiert haben, was ich aber finde, was die Vertrauenskrise, diese vermeintliche Vertrauenskrise anheizt, das ist halt die massive Möglichkeit, im Digitalen Desinformation zu betreiben, aktiv mit großen Power in die Gesellschaft reinzugehen, über soziale Medien, digitale Medien, über den Journalismus, über gefakte Wissenschaft, in die Gesellschaft reinzuwirken. Und diese Desinformationskampagnen, ne, Tabakindustrie jetzt mal als ein Stichwort, die Ölindustrie als ein Stichwort, nur mal so, aber nicht nur die, sondern auch böse Buben und was weiß ich wer. Und die können halt durch diese, den Verlust dieser ganzen Gatekeeper-Funktion, die einfach durch ökonomische Zwänge sozusagen wegfallen, haben die natürlich jetzt sehr groß, die haben sozusagen ein ideales Ökosystem. Und die Gesellschaft und die Demokratie muss sich halt jetzt wehren, wie sie ihre Filtersysteme, die sie braucht, damit sie vernünftige Entscheidungen treffen kann, überhaupt erhält. Also die sind im Moment, also das gilt sowohl für die Wissenschaft, muss erhalten werden, also die unabhängige, die gute, die der Praxis folgende Wissenschaft. Ne? Und wenn nicht, dann sage ich voraus, dann wird unsere Demokratie am Ende vor die Hunde gehen. Das kann nicht funktionieren, wenn wir Wissenschaft und Journalismus abschaffen und sagen, das machen wir jetzt alles selbst. Das kann nicht funktionieren. Vielleicht ein kurzer Punkt, Herr Jahn, weil Sie ja auch sozusagen hier beim Institut auch in der Leitungsfunktion sind. Ja. Wann werden Öffentlichkeitsarbeitsabteilungen in den Universitäten und Forschungseinrichtungen nach den Leitlinien handeln, sich umorientieren? Wenn die Leitungen das vorgeben, dann werden sie das tun. Wir haben mal einen Präsidenten auf dem Podium gehabt zu einer so ähnlichen Veranstaltung, der hat gesagt, naja, ich weiß auch nicht, warum wir diese ganzen Hochglanzmagazine eigentlich brauchen, die tagtäglich überall auf dem Schreibtisch landen. Dann stand ein Perler auf und sagt, weil sie sich wünschen. Ja, und genau das ist es. Ja, sozusagen, sobald die Leitungsebenen, die Präsidenten sagen, sie wollen das anders haben, wird das auch funktionieren. So funktioniert das in den Hochschulen, in den Forschungszentren. Jetzt haben wir da hinten eine Dame, die ganz lange wünscht, gehört zu finden. Bitte schön. Wissenschaft zu fordern. Aber wer hat als Journalist wohlgemerkt. Genau, als Journalist. Genau. Und Sie sind gleichzeitig aber auch derjenige, der im Endeffekt die Wissenschaft aus einer etwas rausgenommenen Perspektive betrachten kann und eben auch die Diskussionen, die in der Wissenschaft stattfinden, wo sich Wissenschaftler noch uneinig sind, aber eben aus der Vogelperspektive betrachten können und im Endeffekt Sie auch die Einschätzung haben können in dem Moment, welche Meinungen besonders relevant sind, aber gleichzeitig sehen sie sich nicht als Vermittler des Wissens. Und jetzt frage ich mich eben, wer hat die Verantwortung, das Wissen an die Bevölkerung zu vermitteln? Weil ich jetzt zum Beispiel als angehende Wissenschaftlerin hätte jetzt vielleicht auch die Befürchtung, dass ich im Endeffekt mit meiner Forschung aufpassen muss, was ich sage, weil ich nicht so wichtig, also wenn das ungefiltert an die Bevölkerung weitergegeben wird, dann habe ich in meinem Moment vielleicht ein Problem, was ja auch schon häufiger mal so passiert. Also ich glaube, die verstehe ich gerade nicht so. Was nicht machen Sie für Forschung? Wenn ich der Dame zur Seite springen darf, Ritter ist gleich. Ich denke, es geht darum, was sollte gerade auch ein Nachwuchswissenschaftler beachten im Umgang mit der Öffentlichkeit, damit die gewissenhaft und erarbeiteten Ergebnisse nicht hinterher in den falschen Hals kommen. Ja, aber Herr, würde ich die Ritterposition doch irgendwie so nicht ganz stehen lassen, weil also ich habe das eigentlich so aufgefasst, dass... Geben Sie am besten eine Antwort, Herr Ritter. Ja, und zwar, dass die tatsächliche Wirkung, die Sie einmal so beschrieben haben, wir beobachten das System, was Sie aber tun, ist nach beiden Seiten. Natürlich. Sie vermitteln das. Das findet statt. Und was bedeutet es, wenn das ernst genommen wird? So habe ich das eher verstanden, dass tatsächlich das eine Verknüpfungsstelle ist, der Journalismus, der selber mit erzeugt, in der Filterfunktion, auch in der Situation überhaupt des Hervorhebens, dass es in den Bereich der öffentlichen Aufmerksamkeit kommt, Reputationsgewinn, dessen, was sozusagen in diesem sich dann letztlich bildet, als das Wissen, das am Ende wirksam wird. Weil das ist ja der Witz an der ganzen Sache, dass das Wissen, wie es wirksam wird, nicht an der Schwelle eines wie immer digitalisierten Ivory Towers aufhört, sondern in Vermittlungsprozessen erst entsteht und in der Rezeption sich eigentlich erst bildet. Und insofern fand ich das den total wichtigen Punkt, eigentlich darauf hinzuweisen, dass das eine zwei Also sozusagen Vermittlung, wenn man kommuniziert, vermittelt man immer auch etwas. Ich wollte nur den Fokus darauf stellen, also die Selektivität des Systems Journalismus ist halt massiv. Was Sie eigentlich meinen, ist eher Bereich Bildung. Bildung, Fortbildung, Leuten Dinge erklären. Das ist sozusagen ein anderer Bereich als jetzt im hochspezialisierten Journalismus-System, wo es dann eben um die Frage geht, ist jetzt, was haben wir eben, wir hatten die EMV, die elektromagnetischen Felder, ja? Geht von diesen elektromagnetischen Feldern eine Gefährdung der Bevölkerung aus, wenn wir alle mit Mobilfunk und Mobilfunkmasten hier leben? Ja oder nein? Und wenn ja, in welcher Form? Und wer weiß was drüber? Ja, das ist sozusagen die Rolle, also das ist die öffentliche Frage. Haben wir da irgendwie eine nicht erkannte Gefahr? Oder ist es so, dass es einfach gar nicht gefährlich ist, obwohl es da ist? Oder fast nicht gefährlich ist oder nur ganz wenig gefährlich ist? Oder hier war die Frage, es gibt auch diese Aspekte, wo es ganz, ganz gefährlich ist und wo wir vielleicht sogar die Forschung kontrollieren müssen, müssen wir hier vorschreiben, das darfst du nicht, weil die potenziellen Wirkungen wären so gigantisch, dass wir das nicht haben wollen. Das ist wichtiger als sozusagen die bloße Vermittlung des Inhaltes der Frage, welche Form von biologischer Forschung kann denn Risiken lostreten, die so umwälzend sind, dass wir sogar die Forschung stoppen müssen und nicht erst die Anwendung der Forschung. Und solche Bereiche gibt es dummerweise heute auch noch, wo es dann wirklich um die Legitimität von Forschung als freie Forschung selber geht, weil schon die Forschung selber ein Wissen generiert, was sich sofort gesellschaftlich so fatal auswirken könnte, dass wir es nicht haben wollen. Ja. Und diese Prozesse sozusagen öffentlich wirksam zu machen, da spielt sich sozusagen Wissenschaftsjournalismus ab. Wir sehen, wir sind auf einem sehr weiten Feld unterwegs. Wir sind auf einem Feld unterwegs, wenn wir über Vertrauensverlust in die Wissenschaft sprechen, was dort anfängt, was ist Wissenschaft überhaupt? Das Feld erstreckt sich darüber, dass wir sehr unterschiedliche mögliche Verursacher haben und dass man auch offenbar nicht sagen kann, es gibt jetzt wirklich ein Rezept, wie wir mit dieser Sache künftig umgehen. Oder, wenn wir den Blick jetzt in die Zukunft jetzt hineinwerfen, was lernen wir denn jetzt aus dem, was wir heute Abend diskursiv angerissen haben, für die Zukunft? Was und wie müssen wir künftig eben Wissenschaft kommunizieren, damit wir vielleicht Diskussionen wie heute Abend künftig etwas seltener führen müssen? Herr Jahn. Ich hätte ein Bedürfnis, bevor wir die Frage, wie müssen wir Wissenschaft anders kommunizieren, dass wir das irgendwie nochmal diese Frage drehen und irgendwie nochmal den Ort anschauen, wo überhaupt Wissenschaft entsteht, wo neues Wissen entsteht. Denn wenn ich versuchen würde, jetzt diese Frage beantworten, und ich würde es gerne auch in Bezug auf das Institut machen, wie versuchen wir damit umzugehen, dann wäre ja die erste Antwort, indem wir zu Beginn anders ansetzen, wie Forschungsprozesse laufen. Dass die Frage der Vermittelbarkeit, der Vermittlung, die Frage der möglichen Anwendungen, die Frage der möglichen Folgen von etwas, wenn ich das am Ende auch haben will, dann bedeutet es, dass ich auf eine ganz bestimmte Weise den Forschungsprozess überhaupt beginne. Ja. Und das ist ein bisschen sozusagen das Geheimnis, was wir mit der transdisziplinären Forschung verfolgen. Und es könnte sein, dass es eine Rückwirkung dann beispielsweise auf den Wissenschaftsjournalismus in dem Sinne hat, dass ein Teil der evaluativen Funktion, die ich gerade verstanden habe bei dem, was Sie sagen, eigentlich ein Stück weit in den Forschungsprozess hineingelegt wird. Könnte passieren. Und dass dadurch im Grunde aber umgekehrt die Verknüpfungen zwischen Forscherinnen und Forschern und denen, und zum Beispiel Journalistinnen, die das weiter bearbeiten, auch nochmal neu überlegt wird. Dass es nicht so eine Staffelübergabe ist, hier bin ich und jetzt kommt der Nächste oder die Nächste. Ja. Und dafür im Grunde vielleicht ist das auch eine Anregung für die Frage, wo könnte der Zukunft liegen? Drei Stichworte. Ja. Das eine ist, anknüpfend auch, was Sie sagen, die Komplexität, die entsteht, wenn ich im Grunde mehrere Disziplinen an ihren Rändern zusammenbringen muss und auch außerwissenschaftliche Expertise benötige, um ein ganzes bestimmtes Problem zu bearbeiten. Ja. Dann brauche ich zunächst sowas wie eine Klärung, was denn das wirklich in der Forschung zu verfolgende Problem tatsächlich ist. Ich brauche also im Grunde etwas, was im üblichen Wissenschaftsverfahren gar nicht stattfindet, weil es von der disziplinären Seite her immer schon vorbereitet wird. Ich habe eine Untersuchungsfrage und dort wird dem vorgeschaltet, was ist eigentlich das Problem, bevor ich dann dazu komme, die Untersuchungsfragen für den Forschungsprozess zu machen. Zweiter Punkt, ist die Frage Partizipation. Das heißt, nicht wissenschaftliche Akteure so mit einzubeziehen, dass es nicht einfach bedeutet, ich ziehe Daten ab oder ich schaffe Akzeptanz, sondern dass ich tatsächlich zeigen kann und auch denjenigen, die das irgendwie eine Erfahrung ist, ihre Beteiligung auch als Wissensträger ist wirksam für die Forschung. Das hat eine Folge, wie der Forschungsprozess läuft. Ja. Und es ist nicht trivial, weil ich kriege dadurch neue Bewertungsprobleme. Ich habe die Vorstellung von der erweiterten sozusagen Peer-Community, die zu Evaluationen der Ergebnisse herangezogen wird. Ich habe aber auch ein Integrationsproblem, das selber Methodenfragen aufwirft und das einen zusätzlichen Aufwand bedeutet im Forschungsprozess, ihn verlangsamt, die Erwartungen nach schnellen Lösungen unterminiert, die auch die Wahrscheinlichkeiten erhöht, dass vielleicht nicht die eine Lösung rauskommt, sondern es kommen vielleicht nur mehrere und die sind vielleicht schwierig in der Umsetzung. Sie sind selber hochgradig von Bedingungen abhängig, die die Forschung gar nicht erzeugen kann. Das ist ein Punkt, wenn ich vom Ende her denke, wie kann ich es am Anfang anlegen, dass ich ein bereits anders integriertes und anders geprüftes Wissen in die Kommunikation kriege. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, das Thema der Abhängigkeiten, das wir vorhin haben. Ich denke, dass es völlig idealistisch wäre zu glauben, dass Wissenschaft heutzutage außerhalb von Abhängigkeiten stattfindet. Das ist nicht vorstellbar. Die Gesellschaft liefert Ressourcen, um es mal abstrakt auszudrücken. Ja. Und es sind Hierarchien in der Arbeitsteilung enthalten, die Wissenschaftspolitik mischt sich enorm ein in die Agenda, die dann die autonome Wissenschaft irgendwie in Anführungszeichen betreibt. Ja. Und da ist es eine Frage, wie man damit umgeht. Also das wäre eher die Spur. Nicht ja oder nein, nicht das ist die gute Welt, die Autonomie hat und dort ist die böse, das ist alles bezahlt, sondern offen davon auszugehen, die Intentionen, eine gute Arbeit zu machen, unterstelle ich und wie schaffe ich es, mit den Abhängigkeiten, unter denen es stattfindet, so umzugehen, dass ich diese Intention weitgehend durchsetzen kann. Dann verschieben sich irgendwie Fragestellungen, wenn ich so dran gehe. Ja. Dankeschön. Frau Rötter, wie sehen Sie die Perspektive? Ja, ich würde vielleicht gerne in Zukunft ein bisschen mehr von dem Blame Game wegkommen, also dieses, wer hat was falsch gemacht und wer ist jetzt wirklich schuld, die Wissenschaftler, die fälschen oder die Journalisten fälschen ja auch manchmal, hat man gehört und das, also ich denke, das führt tatsächlich genau an dem vorbei, was wir mehrfach eben besprochen haben. Herr Jan hatte das gesagt in der Debatte, auf der einen Seite stehen so Bilder von Wissenschaft, da kommt irgendwas raus, was objektiv und wahr und endgültig ist, die es auch in der Öffentlichkeit gibt, Erwartungen, die es auch in der Öffentlichkeit gibt und so ist die Wissenschaft eben nicht und das ist mehr als irgendjemand ist daran schuld. Das ist einfach ein strukturelles Problem, würden die sozusagen sagen. Es gibt einfach unterschiedliche Perspektiven, die nicht so einfach zusammengehen. Und das anzuerkennen, das ist eben dann ein erster Schritt, dass man dann eben punktuell natürlich zu Lösungen kommen kann. Aber da gibt es dann keine Rezepte und keine Schuldigen. Das würde ich mir einfach wünschen, dass das mehr in den Blick gerät, wie man halt auf dieser Ebene über diese Sachen nachdenken kann. Herr Weißkopf. Ja, vielleicht noch zu Herrn Jahn anschließend. Ich glaube, wenn er sagt, das, wird, das Wissen, das nachher kommuniziert wird, wird schon anders produziert. Und ich glaube, dabei, bei dieser Produktion, wird es schon kommuniziert. Also wenn ich transdisziplinär arbeite oder mit Citizen Science-Ansätzen arbeite, die wirklich Citizen Science-Ansätze sind, ja, dann habe ich ja in dem Moment auch schon Bürgerinnen und Bürger mit in diese Arbeit einbezogen. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was ich sehr vielversprechend finde, weil also dort in diesen Prozessen lerne ich auch die Personen kennen, die die Wissenschaft betreiben und kann auch sehen, dass ich diesen Personen in der Regel vertrauen kann, dass diese sozusagen integer sind und gemeinwohlorientiert sind. Und ich lerne kennen, wie Wissenschaft gemacht wird, also sozusagen nämlich nach Regeln, nach bestimmten Prozessen und dass das eben lerne das hautnah kennen in so einem Projekt. Das ist eigentlich für mich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Wissenschaft eben auch zu kommunizieren, nicht nur zu betreiben. Johannes Vogel, einer der sozusagen diejenigen, die die Citizen Science Bewegung hier auch noch mit propagieren, immer vom Museum für Naturkunde, sagt aber immer, das kostet, glaube ich, ungefähr das 100- oder 1000-fache von dem, was man vielleicht sonst investiert. Aber vielleicht das stimmt da die Zahl nicht ganz. Aber es ist auch eine Ressourcenfrage. Ich sage, es geht langsamer, es kostet mehr Ressourcen, auch in der Kommunikation. Und auch, wenn ich darüber hinaus denke, über Citizen Science, und ich glaube, dass wir sehr viel stärker eben wegkommen müssen von den Blasendingen heraus. Und wir gehen, bringen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch Nachwuchswissenschaftler, in Kontakt mit den Menschen, lassen sie miteinander reden in verschiedensten Formaten, wo das auch auf einer Augenhöhe stattfinden kann, dann ist es auch eine Ressourcenfrage. Ja, da müssen wir die Ressourcen vielleicht von einigen anderen Dingen wegnehmen und dahin bringen. Aber ich glaube, es lohnt sich. Ja, das Herr Stollertz. Ja, ich würde nochmal, ganz am Anfang hat, glaube ich, Markus ganz kurz gesagt, in welchen Dimensionen vertrauen wir jetzt eigentlich? Und dann hat er gesagt, Kompetenz, okay, also der Laie muss in Wissenschaft sofern sie integer ist, das ist dann das zweite Kriterium, muss er sozusagen, um Komplexität zu reduzieren und handlungsfähig zu sein, muss er letztendlich eben vertrauen. So. Und das geht eben in drei Dimensionen. Ich kann die Kompetenz anzweifeln, ich kann sozusagen auf der Integritätsebene, ist der unabhängig, ist der geleitet von sozusagen den Standards der Wissenschaft, folgt er den Regeln seiner Zunft oder eben nicht, oder fließen da Interessen ein, die da nicht hingehören. Und das dritte Detektor, den der Laie sozusagen hat, ist halt diese Gemeinwohlorientierung. Ich kann einfach jemanden fragen, handelst du im Gemeinwohl, also im Interesse von uns allen, oder nur im ökonomischen Interesse oder in deinem Reputationsinteresse, du willst Professor werden, und das kann ich kritisch hinterfragen. So, das sind diese drei Dimensionen, die man erstmal als Laie gegenüber Expertise oder Wissenschaft gegenüberbringen kann. Und was ist jetzt meine Sorge? Meine Sorge ist im Moment, dass wir sozusagen durch die Digitalisierung noch gar nicht verdaut haben, weder in der Wissenschaft noch im Journalismus schon gar nicht. Und dass wir sozusagen die Institutionen, die wir geschaffen hatten, um praktisch den öffentlichen Raum möglichst eben einen Verständigungsprozess zu haben oder in der Wissenschaft eben sozusagen Erkenntnisse zu sammeln oder in der Politik kollektive Entscheidungen zu treffen, dass wir diese Institutionen unter Feuer nehmen durch gezielte Desinformation oder sie abbauen oder sie sozusagen dedifferenzieren. Wir schaffen einfach bestimmte Bereiche im Journalismus ab. Wir fangen an, Wissenschaft sozusagen so in ökonomische Logiken reinzuzwingen, um Innovationsfähigkeit darzustellen, dass sie in riskante Bereiche vorstößt, die wir als Bürger gar nicht mehr mitgehen wollen. Das ist nicht gemeinwohlorientiert, was ich da mache. Hört damit auf, das will ich nicht. Aber da sagt natürlich dann das System, und es gibt starke Kräfte, die diese etablierten Institutionen, die ich halt immer noch als die Wahrheitssuchenden finde, nehmen wir noch die Gerichte dazu, haben wir drei sozusagen, ja, die dafür sorgen sollen, dass die Dinge halt richtig laufen. Und durch die Digitalisierung sind all diese Systeme sozusagen unter viel stärkeren Druck geraten, sowohl der Journalismus als auch die Wissenschaft, als eben auch die anderen, dass wir sozusagen dann eben sowas wie Populismus, und da bin ich dann nicht ganz, du hast das mit deiner Zeitdiagnose, es geht nicht ums Postfaktische, glaube ich, das ist nicht das Problem, das ist Postfaktisch, sondern es geht einfach darum, dass starke Akteure ihre Interessen so stark beschleunigen können, dass wir keine Prozesse mehr haben, um sie sozusagen zu stoppen. Und das ist nicht nur so eine Angst oder so eine Sorge, sondern das ist eine Beobachtung, die kann man sehen, dass die Systeme, wenn sie heiß laufen und wenn sozusagen sehr schnelle Informationen in diesen Systemen zirkuliert, dass dann einfach Effekte auftreten können, die unsere Gesellschaft nicht mehr aushält. Also ich sage jetzt mal eine Debatte darüber, ob nun jetzt die gesamte Klimaforschung ergeben hat, dass sich der Planet halt erwärmt oder nicht, die können wir uns nicht mehr leisten. Das ist einfach Bullshit. Nur weil Leute das behaupten, müssen wir das nicht ernst nehmen. Und du hast ja so ein bisschen so auf diesen Weltklimarat so skeptisch geschaut, ja, da muss aber doch noch möglich sein, dass man eine andere Meinung ist. Natürlich ist das möglich, aber das ist doch nicht unser Problem, jetzt noch zu sagen, wenn die gesamte Klimaforschung diesen Fakt längst fertig hat, dann noch immer wieder die Diskussion aufzuschüren. Auch als Soziologe. Ich glaube, das führt nicht richtig weiter. Vielen Dank, Herr Schnurr. Ich habe sie angehört. Die machen wir nicht mehr auf, die Diskussion. Also, wir hören noch einen Wein. Ja. Wir merken, wir haben jetzt selbst nach 2 Stunden Non-Stop-Gespräch, sind wir immer noch an einem Punkt, wo das Ganze noch nicht abschließend beurteilt werden kann, das ganze Thema. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle, auch wenn Frau Rötter hinterher wahrscheinlich nie wieder mit mir reden wird, weil sie mich unglaublich unhöflich findet, ich möchte an dieser Stelle gerne den Sack für heute Abend zubinden. Wir haben draußen noch ein kleines Buffet mit Getränken, haben Sie ja schon gesehen. Sie haben die Möglichkeit, dort noch mit den Experten weiter ins Gespräch hineinzukommen. Und ich möchte gerne, ich fühle mich noch an etwas erinnert, was in unserem Vorgespräch zwischen Herrn Stollertz und mir eine Rolle spielte. Das war ein ganz romantisches Vorgespräch. Herr Stollert saß in Köln, ich mit dem Handy gegenüber der Pavian-Anlage des Frankfurter Zoos, und so haben wir da ein Stückchen miteinander besprochen. Und da sagte Herr Stollert etwas, was heute jetzt noch gar nicht so rauskam, ein ganz wichtig, um eben auch das Verständnis für Wissenschaft zu fördern und vor allem auch den richtigen Blick zu kanalisieren, ist es, dass man auch als in Anführungszeichen normaler Bürger die Möglichkeit hat, mit Menschen aus dem Forschungsgebiet oder aus dem Forschungssektor ins Gespräch und in den Austausch zu kommen. Und dank Ihres Einbringens hat das heute Abend meines Erachtens sehr, sehr gut geklappt. Sie haben viele Aspekte mit hineingebracht, an die wir, sage ich ganz ehrlich, vorher noch gar nicht so gedacht hatten. Dafür sind andere Aspekte, an die wir gedacht hatten, heute Abend nicht zu stark thematisiert worden. Dennoch glaube ich, dass das Ganze eine ganz aufschlussreiche und interessante und beflügelnde Diskussion war, und ich glaube, es würde Herrn Jahn und sein Kollegium freuen, wenn diese Diskussion jetzt noch ein bisschen im etwas inoffizielleren Rahmen fortgesetzt werden könnte. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen, ich danke Ihnen für die wirklich facettenreichen Einblicke und Ihre Statements, und ja, wünsche Ihnen allen noch einen ganz wunderbaren Abend. Kommen Sie gut nach Hause.